Lars erklärt Wissenschaft als Redakteur im Team von MyLab. Botenstoff, der Biologie-Berufe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Botenstoff-Podcasts, veröffentlicht am 4.6.2023. Für diese Episode habe ich mich mit Lars Dietrich zusammengesetzt. Lars ist Redakteur im Team von MyLab und erzählt uns in dieser Folge, wie er zu diesem Job gekommen ist und hat einige Tipps auf Lager, was man so tun kann, wenn man in den Bereich der Wissenschaftskommunikation bzw. des Wissenschaftsjournalismus gehen will. Die Episode ist ein bisschen länger geworden als andere Episoden, weil ich mit Lars über ziemlich viele Dinge gesprochen habe und wir auch ein wenig mehr darüber gesprochen haben, wie es in der Forschung so zugeht und wie man sich möglicherweise für oder gegen eine wissenschaftliche Karriere und/oder Familie entscheiden kann. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein bisschen Feedback zu dieser Folge zukommen lasst. Schreibt mir gerne auf Twitter oder Instagram unter Botenstoffpod oder schickt mir eine E-Mail an info@botenstoff.eu. Solltet ihr Themenwünsche haben oder hättet ihr selber Lust darauf, euch einmal mit mir zu unterhalten, dann meldet euch natürlich genauso gerne. So viel für den Moment. Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen mit der Episode mit Lars. Bis bald, euer Peter. Ja, hallo. Ich sitze hier heute zusammen mit Lars Dietrich und es ist eine der Begegnungen, bei der ich noch genau weiß, wann wir uns zuletzt gesehen haben. Darauf komme ich später auch nochmal zu sprechen und bin gespannt, ob du auch noch weißt, was da war. Aber es war irgendwie eine einschneidende Zeit, sage ich mal. Danke erstmal, dass ich hier bei dir sein darf, Lars. Ja, sehr gerne. Ich habe am Anfang immer drei kurze Fragen an die Leute, mit denen ich spreche. Du hast ja auch Biologie studiert. Mhm. Was ist denn dein Lieblingsorganismus? Also sowas wie Bärtierchen und Nacktmull ist natürlich Knaller. Das ist, die sind natürlich gerade unter Nerds so ein bisschen im Trend. Das ist so fast so ein zu naheliegend, um das zu nennen, aber die sind halt eine Klassiker. Gibt einen Grund, warum das solche Klassiker sind. Die sind einfach cool. Sind in der Größe ziemlich weit auseinander, kann man sagen. Ja, genau, aber was die gemeinsam haben, ist halt so die Superpower des alles Aushaltens. Also du kannst mit ziemlich viel auf die drauf traktieren und das stecken die irgendwie alles weg, obwohl der Nacktmull ein Säugetier ist und das Bärtierchen ein Gliederfüßer. Ich weiß gar nicht, wo die dazu gehören. Ja, ich habe gerade auch schon überlegt. Das verlinke ich in den Shownotes nochmal. Okay. Würdest du wieder Biologie studieren? Ja, auf jeden Fall. Also es war kein No-Brainer für mich, das zu studieren. Also hat sich zumindest nicht so angefühlt. Ich habe lange drüber nachgedacht, was ich denn jetzt eigentlich machen will. Bin dann auf Biologie zugelaufen in meiner Entscheidung. Aber so retrospektiv, glaube ich, hätte es gar nicht anders laufen können. Ich glaube, ich hätte immer wieder mich für Biologie damals entschieden, in der Situation, in der ich war. Und auch jetzt wär das Fach, ja, was ich auf jeden Fall wählen würde. Und wenn du kein Biologe wärst, was würdest du dann machen? Vielleicht so Musik oder, wie sagt man, so, also Bücher, die keine Sachbücher sind. Also Romane? So, ja, sowas. Also da gibt es bestimmt irgendeinen schlauen Überbegriff für, ne? Belletristik. Belletristik, genau. Also irgendwie sowas. Also ob das irgendwie. Also ich fand Theater immer sehr cool. Vielleicht wäre ich irgendwie in den Bereich gegangen. Aber Biologie war dann ja eine Option. Wo hast du denn dann Biologie studiert? Also war das bei dir noch so, dass die ZVS, wie die damals hieß? Es gab noch ZVS und da konnte man angeben, wo man gerne hin will. Also konnte so einen Wunsch angeben. Ich bin in St. Augustin bei Bonn aufgewachsen und hatte überhaupt gar keine Ahnung, nach welchen Kriterien man sich eine Uni aussucht und welche Städte überhaupt irgendwie zur Auswahl stünden. Und Bonn war für mich so das Naheliegendste, weil das halt die nächste Uni war. Und irgendwo hatte ich aufgeschnappt, dass Köln besser in Bio sein sollte als Bonn. Da dachte ich, na gut, dann kreuze ich Köln an. Und so ist das Köln geworden. Hat sich dann als keine schlechte Wahl herausgestellt. Also allein von der Stadt und vom Studentenleben fand ich Köln schon wirklich sehr cool. Hat sich sehr gelohnt. Und das, was ich da gelernt habe, war auch okay so. Also ich hätte jetzt mit dem, wo ich jetzt weiß, wo meine Schwerpunkte sich so herauskristallisiert haben und was mich am meisten interessiert, hätte ich im Nachhinein sagen können, ich hätte vielleicht irgendwie einen Standort mir aussuchen können, der von Anfang an mehr in die Richtung geht. Aber das hätte ich damals noch gar nicht sagen können. Wenn mir jemand gesagt hätte, überleg mal, was später dein Schwerpunkt sein soll, hätte ich das gar nicht beantworten können. Ich habe damals Biologie ausgesucht, weil ich das alles total geil fand. Also immer, was ich mir damals, als ich mir überlegt habe, was ich machen will, war so ein Gedanke, was hat mich denn in meinem Leben bisher am stärksten begeistert? Und dann sind mir lauter so Sachen eingefallen, die irgendwie alle mit Leben zu tun hatten. Wenn ich irgendwas über abgefahrene Symbiosen im Fernsehen gesehen habe, in so einem Naturdoku oder so und Sachen in der Richtung, das waren immer so die Mindblows, die mir am stärksten im Kopf geblieben sind. Dann dachte ich, wie geil wäre das, wenn ich mich einfach damit den ganzen Tag beschäftigen könnte, mit sowas. Und das war noch das Interesse so breit, dass ich gar nicht hätte sagen können, auf welche Spezialität das am Schluss oder Spezialisierung das am Schluss hinauslaufen soll. Ich habe da jetzt gar nicht so den deutschlandweiten Überblick oder so. Mein Eindruck ist eben durch Einführung von Bachelor und Master, dass man da viel mehr direkt spezialisierte Studiengänge aufgesetzt hat. Und so dieses, ich fange mal an, in der Breite zu studieren und guck mal, wohin der Weg mich führt. Ich glaube, das gibt es zumindest nicht mehr so häufig in der Form heute, wie es das früher gab. Ja, kann sein. Ich habe das gar nicht so verfolgt. Aber also ich kriege das so mit, dass es gerade bei den Masterstudiengängen ziemlich spezialisierte Master gibt. Und ich habe so das Gefühl, dass das, dass die Motivation dahinter eher ist, Leute anzuziehen. Dass man irgendwie was, einen Masterstudiengang aufsetzt, der sich irgendwie cool anhört, wo man denkt, damit kriegt man die Leute, die sich für dieses und jenes spezielle Schnittmengenfach irgendwie interessieren. Und gar nicht so sehr, weil man das unbedingt bräuchte, um am Schluss da zu landen. Das ist aber nur ein sehr oberflächlicher Eindruck von mir. Also ich will das weder aufwerten noch abwerten, dass es solche Studiengänge gibt. In deinem Studium in Köln, also du hast ja dann die Vielfalt genossen, gab es da noch irgendwie Kurse, besondere Kurse, die dir einfach im Gedächtnis geblieben sind, weil der Inhalt so toll war, weil die Dozenten so begeistert waren, irgendwas? Also ich weiß, also wir mussten damals, ich habe auf Diplom studiert und es gab halt das Grundstudium und das Hauptstudium und das Grundstudium war eigentlich mehr Nebenfächer als Biologie oder ein stärkerer Schwerpunkt auf Nebenfächern und ich fand Physik ziemlich geil und das, was wir in Physik gelernt haben, war für Physiker ziemlich grundlegender Kram, also wahrscheinlich ungefähr das, was man im Physik-LK auch machen würde, vielleicht so ein bisschen breiter insgesamt, aber ich vermute nicht unbedingt tiefer. Ich habe jetzt kein Physik-LK gemacht, deswegen weiß ich es nicht so genau, aber es kam mir so ein bisschen vor. Aber das fand ich schon sehr, sehr flashig, wie mir das so den Alltag erklärt hat, so bestimmte Sachen, die ich dann auf einmal gerafft habe. Warum es Verdunstungskälte gibt zum Beispiel, konnte ich dann so anschaulich erklären auf einmal oder mir selbst auch erklären. Diese Momente waren eigentlich genau das, weswegen ich angefangen habe zu studieren. Und im Grundstudium hat mir das dieses Physik-Nebenfach sehr stark gegeben, obwohl das auch sehr, sehr schwer war, sehr viel zu lernen. Und ich und die anderen Kommilitonen haben da geschwitzt und geflucht, aber trotzdem hat mir das viel gegeben damals. Es gab einige Fächer, wo ich dachte, das ist jetzt gerade nicht so geil, einfach weil ja, weil immer mal Lehre da nicht so gut läuft, wie sie laufen könnte. Ich meine, es gibt ja oft, dass die Leute bevorzugt jetzt organismisch mit Tieren arbeiten oder eben mehr in der Botanik unterwegs sind. War da für dich irgendwie eine Richtung bevorzugt? Ja, also wie den meisten ging es mir so, dass mich Zoologie mehr gepackt hat als Botanik. Also wir hatten Zoologie und Botanik als einzelne Fächer im ersten Semester, glaube ich schon. Und die waren beide so, dass man einfach Organismen kennengelernt hat und den Aufbau auswendig lernen musste und dann irgendwas beschriften musste und so. Aber trotzdem war irgendwie Zoologie ein bisschen ansprechender. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Aber es ging den meisten damals so. Spannend fand ich irgendwie dann trotzdem beides. Und im Hauptstudium habe ich auch Botanik nochmal als Fach belegt, zusätzlich zu Tierphysiologie, also als Teil der Zoologie, wo ich mich dann später auch drauf spezialisiert habe. Und fand schon auch beides cool. Und wenn ich jetzt so über Sachen einfach so zum Spaß nochmal lese, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass da sind schon auch Sachen aus den Pflanzenwissenschaften dabei. Mhm. Also sowas wie Endosymbiontentheorie und Plastidenentwicklung und so, das ist schon auch spannend und mitreißend alles. Und wenn man irgendwie so ein bisschen so einen intellektuellen Zugang haben will zu oder so ein bisschen so eine Vorstellung, was das Leben eigentlich ist, wie das Leben entstanden sein könnte, dann gehört das irgendwie auch alles dazu. Und wenn man die Pflanzenwelt irgendwie ausblenden würde und sich da nicht dafür interessieren würde, dann wäre das ein großer Teil des Horizonts, der einem dann fehlen würde, ja, glaube ich. Das stimmt auf jeden Fall. Auch wenn ich mich erinnere, also ich war auch mehr eben in der zoologischen Schiene unterwegs und dann war auch schon manchmal die Rede davon, die Botanik, das ist doch die Tierfutterkunde. Naja, aber wenn man bedenkt, dass wir auch Tiere sind, dann ja. Findet man das auf einmal ganz schön wichtig. Ja, richtig. Da ist was dran. Du hattest ja gesagt, du hast auf Diplom studiert und in welchem Bereich hast du denn dann deine Diplomarbeit gemacht? Als ich dann am Ende war mit meinem Hauptstudium und es darum ging, sich Diplomarbeitsplatz zu organisieren, da bin ich so an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass für das, was ich jetzt machen will, Köln vielleicht gar nicht der geilste Standort ist. Und zwar war für mich an dem Punkt klar, ich will irgendwie was mit Hirnforschung machen. Und wie damals, als ich mit Biologie angefangen habe, war dieses irgendwas mit Hirnforschung auch noch sehr breit, weil es irgendwie alles, was irgendwie mit Gehirn zu tun hatte oder mit der Schnittmenge zwischen Gehirn, Gewebefunktion und der Psyche, fand ich halt irgendwie total cool. Und was genau da irgendwie es am spannendsten wäre und was es genau gibt, das wusste ich alles so gar nicht. Und damals in Köln war es in der Biologie so, dass es ein paar Arbeitsgruppen gab, die irgendwie was mit Neuro gemacht haben, aber nur eine davon ging für mich so als Hirnforschung durch. Also die haben sich überhaupt mit einem Gehirn beschäftigt. Es gab da noch irgendwie so ein bisschen, was in der Genetik angesiedelt war, gab es noch so ein kleines bisschen in die Richtung. Es gab in der Medizin so ein bisschen, aber irgendwie war das alles nicht so das, was mir irgendwie vorgeschwebt ist. Und deswegen war es klar, ich muss in diese eine Arbeitsgruppe, weil das irgendwie die einzigen sind, die irgendwie grob was in die Richtung machen. Und so habe ich dann mich mit dem Hörsystem von Unken beschäftigt. Mhm. Unken haben genau wie Frösche oder Kröten halt diese Rufe, dieses Quaken. Und das ist ähnlich wie mit den Vögeln, dass sie halt so territorial sind und halt mit Artgenossen so kommunizieren. Und dann haben sie so Mechanismen wie energieeffizientesten ist es, wenn ich immer dann rufe, wenn der andere gerade nicht ruft. Also dass ich den Rhythmus finde, dass ich immer genau in die Lücke rufe von dem anderen, dass man mich schön hören kann, ohne dass ich so viel Energie aufwenden muss, um den anderen zu übertönen. Das ist natürlich ein Algorithmus im Gehirn, der dafür sorgt, dass der Frosch das so hinkriegt. Ja, und da habe ich dann mich mit dem Teil des Gehirns, der in der Hörbahn ganz am Anfang steht, beschäftigt und fand das schon auch irgendwie ganz cool und so. Und das war dann mein Einstieg in die Neurowissenschaft. Da bin ich dann bei geblieben und ja, wollte sowas in der Richtung dann weitermachen. Und dann war ich dann mit dem Diplom in der Tasche ein bisschen flexibler, in welchem Radius ich mich umgucken will, wo es denn noch interessante Forschung gibt. Und da konnte ich immer mehr danach gehen, was ist denn so das Interessanteste in dieser Richtung, was gerade gemacht wird. Und dann hatte ich ein bisschen mehr Auswahl, konnte ich so meinem Interesse folgen und mich immer mehr auf das spezialisieren, was mich am meisten interessiert hat. Mhm. Das heißt, es war für dich gar keine große Frage, ob du promovieren würdest nach dem Studium, sondern dass du promovierst, war klar und die Frage ist, wo? Ja, Und warum war es klar, dass ich promovieren würde? Also es ist so ähnlich wie, warum habe ich eigentlich Biologie studiert und nicht auf eine Schauspielschule versucht zu bewerben oder so, was viele andere junge Leute machen und ein Traum für viele Leute ist. Es ging mir damals nach der Schule so, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß irgendwie noch gar nichts. Es gibt so viel, was ich wissen möchte, was ich noch nicht weiß und wo ich das Gefühl habe, das kann ich lernen. Es ist nicht, ich weiß es nicht und niemand anders weiß es, sondern das sind Sachen, die ich lernen kann. Mhm. Und ich wollte möglichst viel Wissen ansammeln. Und in der Schule hatte ich damals Philosophie als Fach, fand das ziemlich cool. Ich hatte Pädagogik als Fach. Psychologie gab es leider nicht, aber Pädagogik, und das fand ich auch ziemlich cool. Aber ich hatte immer das Gefühl, da lernt man das, wie sich andere Leute die Welt so vorstellen, aber weiß immer noch nicht, ob das jetzt eigentlich stimmt oder nicht. Mhm. Und wenn man jetzt lernt, was Pädagoge XY postuliert hat, dann heißt es ja, aber Pädagoge YZ war da übrigens anderer Meinung irgendwie. Und das fand ich sehr, sehr unbefriedigend, besonders weil ich auch immer ein bisschen faul war und ich dachte, jetzt kloppe ich mir das alles rein und dann ist das vielleicht völlig umsonst, weil das irgendwie alles gar nicht stimmt. Und ich wollte halt viel wissen und möglichst sicher sein, dass das auch echtes Wissen ist, nicht nur irgendwelche Fantastereien. Und deswegen war es, glaube ich, klar, dass ich Naturwissenschaften studieren muss, weil das gibt einem genau das. Es beantwortet einem Fragen und bei vielen Fragen auch so, dass man ganz klar sagen kann, so ist es. Das wurde herausgefunden, das ist die Antwort auf deine Frage. Und dann war einfach Biologie das, was mich am meisten geflasht hat von den Naturwissenschaften, die es gibt, wo ich am meisten dachte, das sind interessante Sachen, was ich gerade eben schon beschrieben habe. Und als ich dann am Ende meiner Diplomarbeit war und mir klar geworden ist, ich bin bald fertig, ich bin bald studierter Biologe, hatte ich immer noch das Gefühl, es gibt so viel, dass ich noch nicht weiß. Ich hatte das noch nicht befriedigt, den Grund, weswegen ich überhaupt angefangen habe zu studieren. Und deswegen war für mich klar, dass ich weitermachen muss, um da irgendwie hinzukommen. Ich habe mich da noch nicht entschieden, die akademische Laufbahn zu machen. Ich wollte da noch nicht unbedingt Professor werden, aber ich wollte auf jeden Fall weitermachen, bis ich das Gefühl habe, jetzt weiß ich was. Irgendwie habe ich so, jetzt habe ich was gelernt und habe auch irgendwie Durchblick von den Sachen, die mich von Anfang an so interessiert habe, wo ich mir hier Antworten versprochen habe. Ja, also ich kam mir einfach noch zu klein und wenig ausgebildet vor mit meinem Diplom. Deswegen war es klar, dass ich promovieren würde. Dann habe ich dann, also ich war immer noch so an Köln gebunden. Also ich hatte damals meine Band, die ich nicht verlassen wollte, wo ich weitermachen wollte. Ich habe im Studium eine Freundin gefunden, mit der ich da schon zu dem Zeitpunkt mehrere Jahre zusammen war, als wir dann fertig waren mit dem Studium, die sich entschieden hat, in Köln zu bleiben. Das waren dann zwei Gründe, weswegen ich nicht zu weit weg wollte. Dann habe ich mich halt in der Gegend umgeguckt, was Leute in den Neurowissenschaften eigentlich machen und einfach mal auf mich wirken lassen, wie cool das ist. So Daumen hoch, Daumen mittel runter, Daumen dreiviertel hoch, überlegt, was davon eigentlich der geilste Scheiß ist. Und dann habe ich damals, also habe ich mehrere Labore kontaktiert, gesagt, ich suche gerade Doktorarbeit, kann ich mal vorbeikommen und wir können uns mal drüber unterhalten. Und viele waren da auch sehr offen für. Und jetzt auch mit mehr Erfahrung im Rücken kann ich auch sagen, dass für Arbeitsgruppenleiter ist es immer super viel wert, gute, motivierte Studierende zu kriegen, die so eine Arbeit machen wollen. Und wenn man die anschreibt und sagt, ich überlege gerade, in welcher Richtung ich meine Doktorarbeit machen will und ihre Arbeitsgruppe sieht interessant aus den und den Gründen, könnte ich mir das mal angucken. Das ist für viele ein richtiges Plus, wo die denken, oh, das könnte einer sein, den oder die ich mir angucken sollte. Und deswegen ist das jetzt im Nachhinein für mich gar nicht mehr so verwunderlich, dass viele Leute mich dann auch eingeladen haben und auch die Zeit geopfert haben, mir die Arbeitsgruppe zu zeigen und zu erklären, was sie machen und so. Habe ich mir Arbeitsgruppe in Düsseldorf angeguckt, in Jülich und bin dann am Schluss in Bochum gelandet, weil die gerade neu so eine Graduate School hatten über Neuroscience. Damit haben sie mich gehuckt, weil dann das Angebot war, du machst nicht nur deine Doktorarbeit in der Arbeitsgruppe, sondern es gibt in diesem Graduate School Verband richtig nochmal Kurse, nochmal Vorlesungen und du lernst richtig breit über die anderen Fächer, die da gemacht, also die anderen Themen der anderen Neuroscience Arbeitsgruppen, die da gemacht werden. Und das war genau das, was ich wollte. Also ich wollte noch richtig, richtig in Neuroscience einsteigen. Und deswegen bin ich dann letztendlich, habe ich mich dann für Bochum entschieden. Zuerst für die Graduate School und als ich dann da war, habe ich mich innerhalb der Graduate School für eine Arbeitsgruppe entschieden. Und das war dann eine, die an Tauben forscht Und die bearbeiten mehrere Fragestellungen an Tauben. Und das, woran ich dann mitgearbeitet habe, war das visuelle System. Wie erkennen Tauben eigentlich das, was sie erkennen? Also die visuelle Verarbeitung im Gehirn. Tauben und Bochum, da muss ich direkt an Professor Günther Kühn denken. Genau, das war mein Doktorvater. Ah ja, okay. Also ich habe ihn nur einmal kennengelernt in einem Seminar, aber dieser Mensch hat mich sehr fasziniert zurückgelassen. Ja. Es war ein Seminar, wo es relativ allgemein so Thema Tierversuche und Kommunikation von Tierversuchen ging. Mhm. Und er saß da eine Stunde lang ohne Folien und hat total lebhaft erzählt über Forschung an Hühnern, die er auch gemacht hat. Also es war ein in dem Moment äußerst angenehmer, sympathischer Typ, der toll erzählen und erklären konnte. Ja, auf jeden Fall, genau. Der kann so erzählen, dass man Lust hat zuzuhören, dass man da Spaß dran hat. Ja, genau, er ist sehr sympathisch und er macht auch gerne so Sachen, die darüber hinausgehen, was er machen muss. Also er macht nicht nur seine Lehre, sondern er macht halt solche Seminare hier und da. Er redet viel mit den Medien. Und das ist immer für mich so ein Beispiel für Wissenschaftskommunikation, also warum man auch was von Wissenschaftskommunikation hat, wenn man eigentlich als Karriereziel die Forschung, Akademie hat. Denke ich oft an meinen Doktorvater Onur, weil ich bei dem erlebt habe, dass er halt solche Vorträge hier und da macht oder irgendwelche Interviews in Zeitungen, wo es dann irgendwie eine Doppelseite über ihn gibt und seine Forschung, die dazu führt, dass aus ganz Deutschland junge Studierende sagen, zu dem Typ will ich. Das, worüber der erzählt, das hört sich so spannend an, daran will ich auch forschen. Und dann kriegt man plötzlich gute Leute. Und ich habe das gerade eben schon erwähnt, dass das für Arbeitsgruppenleiter, Professorinnen oder andere Arbeitsgruppenleiter immer sehr wichtig ist, immer sehr attraktiv ist, irgendwie Leute zu kriegen, die motiviert sind, die wirklich Bock darauf haben, daran zu forschen. Und das ist halt viel wert, wenn man plötzlich jemanden aus einer ganz anderen Stadt, aus einem anderen Bundesland angelockt hat, darüber, dass man mal ein längeres Interview irgendwo gegeben hat. Und das habe ich bei ihm gesehen, dass das auch wirklich so funktioniert. Was war dann bei ihm oder bei dir Thema deiner Forschungsarbeit? Also was hast du da dann gemacht? Zum Sehen und Erkennen von etwas, was man sieht, gehört das Kategorisieren dazu. Also wenn ich sehe, hier auf dem Tisch zwischen uns steht eine Vase mit Blumen, also ich erkenne, dass es eine Blume ist. Und Blume ist nicht ein Objekt, sondern eine Kategorie. Also ich kann ganz, ganz viele völlig unterschiedliche Objekte sehen und immer sagen, das ist eine Blume. Tauben, die sind visuell sehr gut. Also sie sind bekannt für ihre Navigation, diese Brieftaubensache, dass du die irgendwo hin verschleppst und da freilässt und die finden die verrücktesten Wege wieder nach Hause. Aber was sie auch sehr gut können, ist mit den Augen etwas erkennen, also visuell diskriminieren. Und dazu gehört auch Kategorienbildung. Also du kannst ihnen zum Beispiel mehrere Beispiele von Blumen zeigen, auch vielleicht verschiedene Pflanzenarten, also Gänseblümchen, Löwenzahn und so weiter, und denen irgendwie beibringen, dass sie auf eine bestimmte Art reagieren müssen, wenn sie eine sehen. Und wenn du ihnen dann eine neue zeigst, die sie vorher noch nie gesehen haben, zeigen sie dir, dass sie erkennen, das gehört zur selben Kategorie oder dass sie eine Kategorie gebildet haben, die wie in unserer Kategorie Blume auch dieses neue Beispiel einer Blume beinhaltet. Und ein Beispiel von visuellen Stimuli, mit denen das sehr eindrucksvoll mehrfach gezeigt wurde bei Tauben, sind Fotos von Menschen. Also kannst du ihnen Fotos von Menschen zeigen und ihnen beibringen, dass sie da drauf picken sollen, um dann was zu fressen zu kriegen. Also jedes Mal, wenn sie auf ein richtiges Menschenfoto gepickt haben, kriegen sie zum Beispiel ein paar Körner. Und dann kannst du ihnen neue Menschen zeigen, also Fotos von Menschen, die sie noch nie gesehen haben und wissen sofort, das ist ein Mensch. Dann hast du ein Stimulusmaterial, wo Menschen drauf sind und keine Menschen. Und die können das sehr schnell unterscheiden und dann auch transferieren auf neue Beispiele, die sie noch nie gesehen haben. Also sie lernen nicht ein Bild auswendig, sondern sie formen eine Kategorie. Ursprünglich war so eine Fragestellung, die ich bearbeiten sollte, dann, wie die linke Hirnhälfte und die rechte Hirnhälfte da zusammenarbeiten und ob sie unterschiedliche Informationen daraus holen. Und dann sollte ich da was weiter machen, was eine andere Mitarbeiterin, die vorher in dem Labor war, gemacht hat. Und ich bin dann ganz schnell an den Punkt gekommen, dass ich immer mehr angezweifelt habe, ob die Tauben wirklich das machen, was wir denken, dass sie machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen in meiner Natur, dass ich mich immer frage, stimmt das wirklich? Besonders bei den Sachen, die ich selbst mache. Stimmt das wirklich? Habe ich wirklich gerade recht mit dem, was ich glaube? Und dann hat mich das nicht mehr losgelassen, dass ich dachte, die Tauben machen. Also ein Beispiel dafür ist der, ich glaube, der heißt der kluge Hans, so ein ganz, irgendwas mit Hans, das ist ein Pferd, ein ganz bekanntes Beispiel in der Verhaltensforschung, der ist irgendwie im 19. Jahrhundert oder so, war das so ein ich glaube, ein Jahrmarktspferd, das rechnen konnte. Und das Publikum konnte dem eine Aufgabe stellen, 2 + 4 oder so. Dann hat er dann 6-mal mit der Hufe auf den Boden gehauen. Alle haben gejubelt und der hat sein Fressen gekriegt. Und irgendwer hat dann, ich vermute mal, irgendein Wissenschaftler, der dann sich den genauer angeguckt hat. Und es kam dann raus, dass Hans nicht rechnen kann, sondern auf die Reaktion des Publikums wartet. Und ich weiß nicht mehr, ob auf das Publikum oder auf seinen Besitzer. Aber irgendwie, also er stampft halt einfach mit dem Fuß, bis er eine Reaktion sieht. Also dieses freudige oder ungläubige Gucken oder was auch immer die Leute dann machen, wenn sie sagen, ich glaub's nicht. Macht er, wenn er jetzt noch einen macht, ist es falsch. Wenn er jetzt aufhört, ist es richtig. Und dann ist irgendwas bei den Leuten anders. Dann gucken sie anders, dann haben sie eine andere Körperhaltung. Und darauf hat er mal gewartet und dann aufgehört zu stampfen. Und das ist das, was er gemacht hat. Er hat nicht gerechnet, sondern er hat die Aufgabe auf eine andere Art und Weise gelöst, die aber genauso gut funktioniert. Mhm. Und das ist, wenn du Verhalten mit Tieren machst, gerade operante Konditionierung, dass du ihnen irgendwas beibringst, sie sollen auf irgendwelche Sachen draufpicken, draufdrücken, ihre Nase irgendwo reinstecken, wenn sie etwas erkennen, musst du immer sehr genau darauf achten, ob sie wirklich das machen, was du denkst, dass sie machen. Also ein klassischer Fehler in so einer Skinnerbox, also einer operanten Konditionierungskammer, wo dann so ein Tier drin sitzt und die Schalter hat und die Bilder sieht und sowas, wäre, dass du hast, also jetzt vor der Zeit der Computerbildschirme, die man jetzt normalerweise da hat, würdest du zum Beispiel Dias zeigen. Und wenn du zum Beispiel einen Dia-Kasten mit dem, jetzt in unserem Beispiel die Bilder mit Menschen und in einem anderen Kasten die Bilder ohne Menschen hast und dann wird zufällig eins daraus gezogen, eins daraus gezogen und vielleicht macht das ein anderes Geräusch, diese beiden Kästen. Mhm. Dann könnte das Tier einfach lernen, bei dem Geräusch muss ich den Knopf drücken, bei dem Geräusch den Knopf. Und löst damit perfekt deine Aufgaben, aber macht trotzdem nicht das, was du denkst, was das Tier macht. Ja. Und das ist natürlich bei sowas wie, kann Fotos von Menschen von Fotos ohne Menschen unterscheiden, gibt es natürlich ganz, ganz viele potenzielle Möglichkeiten, wie die Taube das macht, ohne zu verstehen, dass das ein Mensch ist auf dem Foto. Mhm. Dann habe ich anstatt das, was ich eigentlich machen sollte, nämlich mir den Beitrag verschiedener Gehirnhälften bei der Kategorisierung von Menschen Fotos anzugucken, habe ich immer mehr Experimente gemacht, ob die eigentlich wirklich wissen, dass das Menschen sind. Ich habe da schon einige Sachen rausgefunden und ja auch einige Papers auch rausgekommen. Ich habe zum Beispiel gefunden, dass wenn du so ein Foto zeigst, also ich habe dir das Stimulusmaterial schwieriger gemacht und Menschen versus Tiere gezeigt, dann konnte ich ja verschiedene Tierarten haben, dann habe ich gemerkt, dass wenn es so ein Foto gibt, wo nur eine Stelle wichtig für die Unterscheidung ist, also zum Beispiel da, wo der Mensch ist, also was im Hintergrund ist oder was sonst noch auf dem Bild ist, ist ja für diese Aufgabe jetzt egal, dann picken die Tauben auf die Stelle, die wichtig ist, also so ein bisschen wie beim Eye-Tracking bei Menschen, dass man guckt, worauf gucken sie eigentlich. Mhm. Und da kann man so ein bisschen ablesen, was sind die wichtigen Aspekte in dem Bild. Und das machen die Tauben mit dem Picken auch. Da habe ich ein Experiment gemacht, um zu zeigen, dass sie das wirklich machen. Dann habe ich mir eben bei diesem Stimulusmaterial angeguckt, worauf picken sie dann bei diesen Fotos. Und sie picken wirklich auf die Menschen, und zwar hauptsächlich auf die Köpfe, auf die Gesichter, weil ich ja normalerweise auf den Fotos sah man Gesichter und jetzt nicht Hinterköpfe. Und das sah dann alles so aus, als würden sie irgendwie, ja, also es stimmt damit mit der Hypothese überein, dass sie wirklich erkennen, dass das Menschen sind. Aber dann habe ich mir angeguckt, was sind denn die Tierfotos, die sie am ehesten für Menschen halten, wo sie am ehesten draufpicken, obwohl sie nicht draufpicken sollten. Und das waren jetzt nicht die Gorillas, Schimpansen, Pavian oder so, die da auch mit drin waren, sondern es waren, manchmal war das eine Blume, wo sie drauf gepickt haben. Also ein Foto habe ich noch vor Augen, das ist so ein Hund mit so floppy Ohren, wo ein Ohr so umgeknickt ist. Mhm. Und dann picken sie in dieses umgeknickte Ohr rein. Und dann hatte ich so den Eindruck, dass die picken einfach auf Sachen, die Hautfarben sind, also nicht einfach eine Fläche sind, sondern irgendwie so gekräuselt auf irgendeine Art und Weise. Dann dachte ich, krass, wenn sie das machen, lösen sie die Aufgabe. Ja. Also Hautfarbe alleine ist natürlich ein naheliegender Cue, aber den haben sie schon damals, als sie in den 80ern oder so, als sie das erste Mal gemacht haben mit den Menschen, haben sie das schon gecheckt, indem sie einfach Schwarz-Weiß-Bilder gezeigt haben. Das können sie dann immer noch die Menschen erkennen. Aber wenn dann verschiedene Faktoren zusammenkommen, wo Hautfarbe nur ein Faktor ist, dann kannst du eine visuelle Kategorie haben, die nicht Mensch ist, aber trotzdem das Material, das Stimulusmaterial diskriminieren kann, also womit sie die Aufgabe lösen kann. Dann habe ich mir überlegt, wie könnte man das jetzt auseinanderklamüsern, ob das jetzt stimmt. Dann dachte ich, gibt es vielleicht irgendwas, was irgendwie eindeutig genau so ist, Hautfarben, gekräuselt, aber kein Mensch. Und ich wollte solche Stimuli nicht künstlich machen, weil Tauben auch ein anderes Farbwahrnehmungssystem haben als Menschen. Das heißt, wenn ich jetzt mit Photoshop Hautfarben mache, wer weiß, ob das immer noch die gleiche Farbe ist für die Taube wie die echten Menschenfotos. Deswegen wollte ich echte Fotos nehmen. Ich habe dann Fotos von Bauchnabeln genommen, weil ich argumentiert habe, die sind so genau das, diese Kombination aus kräuselig und Hautfarben. Aber die Tauben können nicht wissen, dass Menschen Bauchnabel haben, weil sie niemals nackte Menschen bei uns gesehen haben, sondern immer nur Menschen in Labcoats. Dann ja, habe ich bestätigt, dass die Tauben auf diese Bauchnabel reinfallen und denken, das sind Menschen, aber nicht so sehr wie bei echten Menschen. Das war dann das stimmt, das finden sie menschlich, aber das scheint noch nicht die ganze Geschichte zu sein, weil sie auf Menschen noch stärker antworten. Das war dann so ein Ja, ich habe was rausgefunden, aber weiß irgendwie immer noch nicht die Antwort. Das war dann so ein bisschen, zwischendurch dachte ich, ich hätte das alles debunked und könnte jahrzehntelange Forschung über Tauben- und Menschenerkennung hier widerlegen. Aber es war dann mehr so, ja, ich hab einen Teil der Faktoren, die meine Tauben benutzen, identifiziert, aber noch nicht alle. Mhm. Und so ist es oft in der Wissenschaft, aber das war ziemlich viel Arbeit für ziemlich wenig Antwort, muss ich sagen. Ich habe dann auch das Experiment gemacht, dass ich ihnen Porträts, ganz viele Porträts von einer Person gezeigt habe und dann noch von einer anderen Person und noch von einer anderen Person und habe gesagt, immer wenn der Sebastian zu sehen ist, musst du picken. Wenn der Özgün zu sehen ist, darfst du nicht picken. Und dann cross-balanciert und so und die einen Tauben müssen die Person lernen, die anderen Tauben die Person. Und dann haben wir geguckt, ob sie die auch im echten Leben erkennen. Und zwar die Tauben, die haben immer einmal pro Tag ihre Futterration bekommen und jeder Mitarbeiter war selbst für seine eigenen Tauben zuständig. Das heißt, wenn ich in diesen Taubenraum reingegangen bin, haben immer nur meine Tauben was zu fressen bekommen. Und man hat immer ziemlich deutlich gesehen, dass die Tauben von dem, der reinkommt, die fangen an zu flattern und im Kreis zu gehen. Also die wissen, dass sie jetzt was zu fressen bekommen und freuen sich. Und das haben wir dann ja auf feste Füße gestellt, dass das so wirklich ist und dass sie wirklich die Leute an den Gesichtern oder an den Köpfen, also vielleicht ist auch die Frisur, also sie haben da so eine Maske, ganz Kopfmaske als Kontrolle aufgesetzt, wo weder Haare noch Gesicht zu sehen waren. Also am Kopf erkennen sie wirklich die Personen, die ihnen was zu fressen bringt. Und das liegt nicht nur an der Uhrzeit oder am Geruch oder was es alles sein könnte. Obwohl wir beweisen konnten, dass sie die Menschen im echten Leben erkennen, hatten sie keinen Vorteil darin, bei der Aufgabe, die auf Fotos zu erkennen. Ja. Was so ein bisschen dafür spricht, dass sie auf Fotos irgendwie doch was anderes machen, als zu erkennen, ach, das ist dieser Mensch, so wie wir das machen. Mhm. Ja, aber es war alles, wie gesagt, viel Arbeit für ziemlich, ziemlich viel noch offene Fragen. Mhm. Und das fand ich dann auch wieder ein bisschen frustrierend und habe mir dann für meine weitere Forschung vorgenommen, Fragen zu beantworten, die klarer, also Fragen zu bearbeiten, die klarer zu beantworten sind, wo ein bisschen weniger Psychologie drin ist, ein bisschen weniger Verhalten mit vielen Freiheitsgraden und was so ein bisschen messbarer ist. Mhm. Als ich dann mit der Doktorarbeit fertig war, dann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will mein Leben lang Wissenschaftler sein. Das ist das Coolste, was ich mir vorstellen kann. Und das heißt dann einfach so, wie unser Akademiesystem aufgebaut ist, heißt das dann, ich muss versuchen, Professor zu werden. Dann habe ich mir noch überlegt, will ich das, woran ich jetzt in der Doktorarbeit gearbeitet habe, dieses Thema, will ich das weitermachen? Wenn ich wechseln will, ist jetzt wahrscheinlich die letzte Möglichkeit. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn das geilste Forschungsthema auf der Welt, an dem man arbeiten kann? Wenn ich mir aussuchen könnte, alles würde klappen. Was ich mir aussuche, das kriege ich, als hätte ich einen Wunsch frei, was würde ich nehmen? Also so ähnlich, wie ich damals mein Studium auch gewählt habe. Dann habe ich so eine Liste gemacht mit den tollsten, coolsten Themen, die ich mir vorstellen konnte. Und hat sich rauskristallisiert, dass auf Platz 1 Schlafforschung stehen würde. Ich wusste auch noch nicht so ganz genau, was in Schlafforschung eigentlich gemacht wird, auf welche Arten Schlaf beforscht wird, aber Schlaf war einfach ein cooles, cooles Thema. Und ich habe mir davon versprochen, dass es eben auch weniger Interpretationsmöglichkeiten hat als dieses kognitive, was erkennt die Taube jetzt eigentlich gerade oder was geht im Kopf der Taube vor, sondern dass man da mehr messen kann, aber es trotzdem noch irgendwie Gehirn, Gesamtgehirn und Bewusstsein irgendwie ist und jetzt nicht an einer einzelnen Nervenzelle in der Petrischale arbeiten ist, was es natürlich auch gibt und was auch spannend ist, aber was ich in dem Moment nicht machen wollte. Ich wollte irgendwie schon was mit Gehirn und irgendwie mit einer ganzen Persönlichkeit, einem ganzen Bewusstsein machen, aber halt nicht so was, wo ich mich dann fragen muss, hat das Versuchstier mich gerade ausgetrickst? ja, und das war Schlaf. Schlaf schien mir einfach die perfekte Wahl. Meine Freundin, mit der ich zu dem Zeitpunkt immer noch zusammen war und die jetzt meine Frau ist, die war auch mit ihrer Doktorarbeit fertig und wir haben uns entschieden, für einen Postdoc ins Ausland zu gehen, weil man, ich glaube, damals noch mehr als heute gesagt hat, dass das ist irgendwie was man machen muss, wenn man Karriere in der Wissenschaft machen will und wir hatten auch total Bock drauf. Also ja. Wenn man zusammen ist, also wenn man nicht das Gefühl hat, man lässt jetzt seine Verlobte zu Hause, weil die irgendwie an was arbeitet, wo sie nicht weg kann. Und das gibt's ja leider zuhauf oder weil man schon Kinder in der Schule hat und dann ist das irgendwie ein Problem oder so, sondern wir waren jung, wir waren zu zweit, wir nehmen uns gegenseitig mit. Und dann war die Vorstellung total cool, dass wir irgendwo hingehen, wo es total geil ist. Und dann haben wir eben beide weltweit geguckt, wo es Forschungsmöglichkeiten jeweils für uns gibt, die für uns Sinn machen, wo wir beide in dieselbe Stadt kommen. Genau, also ihr hattet den Plan, eben ins Ausland zu gehen und habt euch mal weltweit umgeguckt, wo es denn hingehen könnte, wo das Coolste ist, was man so findet. Genau, mit Fokus auf englischsprachiges Ausland, weil man in der Wissenschaft eben auf Englisch publiziert und dann ist natürlich cool, wenn man gutes Englisch spricht. Deswegen ist das eine Möglichkeit, beim Auslandsaufenthalt dann sein Englisch zu verbessern. Aber das war nicht Ausschlusskriterium. Also wir haben schon auch ein bisschen weiter geguckt. Und gelandet sind wir dann in Kalifornien. Meine Frau in Stanford. Und also es gibt in der Nähe von San Francisco gibt's viele gute Unis und Forschungsinstitute. Also da ist es, hat man eine relativ gute Chance, mit zwei Personen was zu finden, was für beide richtig cool ist. Mhm. Und ich bin dann auf dem Nachbarcampus von einem privaten Forschungsinstitut, SRI International heißt das. Da gab es Schlafforschung und da habe ich damals, ich weiß noch, wie ich beim UNOR in der Arbeitsgruppe in Bochum im Büro saß und schon vorhatte, mal einfach zu gucken, was im Schlaffeld geforscht wird und habe mir vorgenommen, wenn irgendwie neue Papers rauskommen, mal zu gucken, um was es dann geht und ein bisschen Überblick zu gewinnen. Also so habe ich auch dieses weltweit nach Labs suchen, habe ich mehr so gemacht, als Unis abzuklappern, weil also auf den Uni-Homepages zu gucken, woran forschen die da eigentlich, welche Arbeitsgruppen gibt es und sind das denn gute, das ist ziemlich langwierig und mühselig. Und wenn man eher Papers anguckt und sich überlegt, was sind coole Papers, wo die an coolen Sachen gearbeitet haben und dann guckt, wo kommen die eigentlich her. Also das war für mich viel effizienter. Mhm. Da kam gerade ein neues Paper raus, wo gezeigt wurde, dass es bei Ratten und Mäusen in der Hirnrinde, die Hirnrinde ist bei Säugetieren das, wo eigentlich alle bewussten Wahrnehmungen lokalisiert sind. Also man kann, wenn man beim Menschen im Gehirn irgendwie was stimuliert, zum Beispiel entlang der Sehbahn, und wenn der Mensch dann sagt, jetzt habe ich was gesehen, ein Blitz zum Beispiel, wenn ich irgendwo elektrisch einfach im Gehirn stimuliere, dann sieht man immer auch in der Hirnrinde Aktivität. Wenn ich in der Hirnrinde keine Aktivität sehe, dann kann es sein, dass der irgendwie reagiert, als würde er etwas ausweichen oder so, aber dann sagt die Person normalerweise nicht, dass sie bewusst was gesehen hat. Also in der Hirnrinde ist wohl ja unser bewusstes Leben hauptsächlich verarbeitet, gemacht. Dementsprechend ist es jetzt nicht keine verwunderliche Information, wenn ich sage, dass im Wachzustand, wenn wir etwas erleben, ist die Hirnrinde aktiver als im Schlaf. Im Schlaf ist sie nicht still, aber da ist sie nicht so aktiv wie im Wachzustand. Und in diesem Paper wurde beschrieben, dass eine Gruppe von Interneuronen, die ganz, ganz spärlich in der Hirnrinde verteilt sind, genau das Gegenteil machen. Die sind im Schlaf aktiv und im Wachzustand nicht aktiv. Und das fand ich total ansprechend und spannend und fand das auch methodisch so cool, weil ich habe gesehen, die machen das histologisch, also dass sie Schnitte, Gewebeschnitte einfärben auf verschiedene Arten und Weisen und dann unter dem Mikroskop angucken und dann die Färbung, die sie sehen, interpretieren. Also ist das jetzt rot oder schwarz geworden oder nicht? Und wo ich dachte, krass, das sind ja irgendwie Sachen, die ich auch gelernt habe, aber auf eine besonders coole Art angewendet. Und dann kann man so tolle Sachen damit sehen. Und dann war das eine der Arbeitsgruppen, die ich angeschrieben habe. Damals, ähnlich wie ich auch mit der Doktorarbeit vorgegangen bin, habe ich dann auch für meinen Postdoc Arbeitsgruppen angeschrieben, die ich interessant fand. Und gefragt, ob ich die mal besuchen kann, dass wir darüber sprechen können, ob das irgendwie eine Option wäre, dass ich da hinkomme. Und da waren in dieser Gegend, also auch in Stanford, waren zwei Arbeitsgruppen, die ich interessant fand. Und dann war ich, um die Ergebnisse meiner Doktorarbeit zu präsentieren, in Amerika auf der Neuroscience, dem SFN-Meeting. Und weil ich dann eh schon da bin, bin ich dann halt weitergereist in die San Francisco-Gegend, um dann mit diesen Leuten mich zu treffen. Und Tom Kilduff, der Arbeitsgruppenleiter im SRI, die dieses Paper veröffentlicht hatten, war dann derjenige, der am meisten interessiert an mir war und von dem ich auch das Gefühl habe, der ist eigentlich der ansprechendste, der sympathischste von diesen drei Leuten, mit denen ich da gesprochen habe. Und so bin ich dann dahin gekommen, mit freundlicher Unterstützung eines DFG-Forschungsstipendiums. Dann waren wir zu zweit in Kalifornien. Wir hatten beide solche Stipendien, die für 2 Jahre gelten. Insgesamt waren wir länger als 4 Jahre da, 4 Jahre, 4 Monate. Und das war ja sehr, sehr cool. Ganz, ganz tolle Zeit gehabt, wissenschaftlich und privat. Da sind halt viele Leute, die es aus genau den gleichen Gründen dahin zieht. Also die da ihren Postdoc machen wollen oder ähnliche Sachen in ähnlichen Lebensabschnitten und die auch das Land sehen wollen. Und mit denen haben wir dann viel Spaß gehabt da. Mhm. Und ja, wissenschaftlich viel gelernt und da bin ich an die Schlafforschung dann rangekommen, habe da mein Herzensforschungsthema für mich entdeckt, was auch sich als völlig die richtige Wahl für mich herausgestellt hatte. Ja, und dann irgendwann, genau, war mein Postdoc fertig, dann hat meine Frau dann das Tempo für die nächste Entscheidung angegeben, weil sie einen erfolgreichen Eminöter-Antrag hatte nach Deutschland zurück. Dann war es klar, dass wir nach Deutschland zurückgehen. Wir haben dann wieder geschaut, dass wir beide irgendwie in dieselbe Stadt kommen, dass wir beide was finden, was für unsere Karriere möglichst sinnvoll ist, aber möglichst nah aneinander. Haben es dann auf dem Rückweg leider nicht in dieselbe Stadt geschafft. Das nächste, was wir geschafft haben, von den Optionen, die wir hatten, das nächste zusammen beieinander war Düsseldorf und Bonn. Sie ist dann nach Düsseldorf gegangen. Ich bin ans Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Bonn gegangen. Und da gab es den Walker Jackson, der ein Mausmodell für Fatal Familial Insomnia gemacht hat. Das heißt, er hatte eine Maus gezüchtet. Die hat er mit molekulargenetischen Methoden so verändert, dass sie eine Mutation trägt, die man auch bei Fatal Familial Insomnia-Patienten hat. Und das ist eine seltene Erbkrankheit, die zu den Prionenerkrankungen gehört, genau wie Creutzfeldt-Jakob und BSE, Rinderwahnsinn, aber erbliches. Und das verrückteste Feature an dieser Krankheit ist, man, wie es bei Erbkrankheiten so ist, entweder hat man es oder nicht, man ist positiv oder negativ für diese Mutation. Wenn man positiv ist, lebt man ein ziemlich normales Leben bis ungefähr ins mittlere Alter, so mit etwa 50, vielleicht 60 Jahren, fangen dann plötzlich die Symptome an und das abgefahrenste Symptom ist, dass man nicht mehr schlafen kann. Und zwar nicht nur, dass man Schlafprobleme hat, sondern dass man einfach gar nicht mehr schlafen kann. Krass. Das ist wirklich sehr krass, ja. Und das macht auch mit den Leuten, was man sich vorstellt. Also jeder von uns hatte mal starken Schlafmangel und weiß, wie scheiße sich das anfühlen kann, wie groggy man ist, wie schlecht man sich konzentrieren kann und so. Da kann man sich vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man das ein paar Tage hintereinander hat. Und die Leute haben das einfach ab da, wo es anfängt, für den Rest ihres Lebens. Und das dauert dann aber nur noch ungefähr ein Jahr, je nachdem, welche Variante man hat. Geht es ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer und dann sterben die auch. Das wird manchmal in so Wissenschaftsmedienbeiträgen als Beispiel genannt, diese Krankheit, oder als Beleg dafür, dass man ohne Schlaf stirbt. Ganz so einfach ist es allerdings nicht, weil das ist immerhin eine Prionenerkrankung, Fatal Familial Insomnia, also tödliche familiäre, erbliche Schlaflosigkeit wäre die Übersetzung. Und bei anderen Prionerkrankungen wie Creutzfeldt-Jakob, wo es auch eine erbliche Variante davon gibt, also man kann sich anstecken oder es erben, da sterben die Leute auch. auch relativ kurz nach Beginn der Symptome. Das heißt, das für sich selbst ist noch kein Beleg dafür, dass man an Schlaflosigkeit stirbt. Aber dass sie diese Schlaflosigkeit haben, finde ich halt, ist halt wirklich aus wissenschaftlicher Sicht super faszinierend. Also was kann mit dem Gehirn passieren, dass man gar nicht mehr schläft? Dieses gar nicht mehr schlafen ist so die ursprüngliche Beschreibung der Krankheit und das ist mittlerweile, sagt man, ja, die schlafen nicht gar nicht mehr, sondern die haben so ein bisschen Schlafphase 1, haben die. So nicht viel über den ganzen Tag, so im weniger als eine Stunde Bereich, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, insgesamt über den ganzen Tag. Und Schlafphase 1 ist was per Definition als Schlaf zählt. Das fühlt sich aber für den, der es hat, meistens nicht wirklich an wie Schlaf. Das fühlt sich, wenn du jemanden aus Schlafphase 1 aufwächst, sagt er normalerweise, ich war gerade dabei einzuschlafen. Er sagt dir nicht, ich habe gerade geschlafen. Und also das deckt sich halt damit, dass die sagen, ich schlafe gar nicht mehr. Und was kann mit dem Gehirn schieflaufen, dass es einfach keinen richtigen Schlaf mehr produzieren kann? Das war eine Frage, die mich total interessiert hat. Und deswegen war das ein super interessantes Labor für mich und ich wollte unbedingt diese Mäuse untersuchen und halt meine Schlafforschungsskills an denen anwenden und den Schlaf nach allen Regeln der Kunst analysieren und beschreiben. Und ich habe dann gefunden, dass sie tatsächlich weniger schlafen als die Mäuse, die diese Mutation nicht hatten, aber das war ein sehr, sehr kleiner Effekt. Also ist halt so, man kann es zeigen, dass es so ist, aber ja, also eigentlich wäre mein nächster Schritt gewesen, sich jetzt das Gehirn genau anzugucken, um rauszukriegen, was genau läuft da anders, woran liegt das, dass die nicht schlafen oder weniger schlafen. Aber dafür war der Effekt einfach zu klein. Das konnte ich diese von mir erhoffte Nachfolgearbeit dann nicht machen. Interessant für die Arbeitsgruppe war das dann trotzdem. Wir haben dann andere Sachen rausgefunden, dass die verschiedenen Prionen-Mausmodelle, also die Fatal Familial Insomnia-Mäuse, die Creutzfeldt-Jakob-Mäuse, die Scrapie-Mäuse, dass die alle so ein bestimmtes Band im EEG, also die Gehirnaktivität gezeigt haben, was so anscheinend ein diagnostischer Marker für eine Prionenerkrankung ist. Alles irgendwie interessant, aber nicht das der große Durchbruch im Erkenntnis des, wie das Gehirn Schlaf produziert, den ich mir eigentlich erhofft habe. Aber es war auch cool, da zu arbeiten und das ist eine sehr molekulare Arbeitsgruppe, also die viel halt so genetische Methoden machen und das war auch so ein Grund für mich, mir die auszusuchen, weil ich dachte, das ist so genau das, was mir bis jetzt an Methoden fehlt und ich hatte bis dahin nicht mal irgendwie ein Westernblot gemacht oder so, Sachen, die für viele Biologen völlig normal sind und völlig Standard sind, hatte ich so das Gefühl, da fehlt mir einfach so ein großes Spektrum an Möglichkeiten, an methodischen Optionen. Das war ein anderer Grund, warum ich diese Arbeitsgruppe so cool fand. Und da war ich dann auch wieder ein bisschen über 4 Jahre und da bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich mich entschieden habe, nicht mehr weiter in der Forschung zu bleiben. Es sind immer mehrere Faktoren, die irgendwie zu so einer Entscheidung führen und das zieht sich oft mal über so einen Zeitraum, wo man da schon mal ein bisschen drüber nachdenkt. Also, aber diese eine Sache, die wirklich, wirklich klar gemacht hat, so jetzt mache ich was anderes, war, dass wir ein Kind bekommen haben, unseren ersten Sohn. Also ich habe ja schon gesagt, meine Frau hat in Düsseldorf gearbeitet, ich in Bonn. Wir haben dann in Köln gewohnt und sind in entgegengesetzte Richtungen gependelt jeden Tag, was auch schon ziemlich, ziemlich ätzend war und was uns beide ziemlich genervt hat, dass wir ja immer so lange pendeln mussten jeden Tag. Als wir ein Kind hatten, spätestens da war halt klar, dass es so nicht weitergeht, dass wir beide so viel Zeit verlieren mit irgendwie dann rechtzeitig nach Hause kommen, um ihn aus der Betreuung abzuholen und sowas und dann ist die Betreuung auch nicht so gut gewesen, also die Betreuungszeiten waren nicht so gut, wie wir uns das erhofft hatten und es war schwierig, überhaupt einen Platz zu kriegen in Köln und dann war klar, wenn wir das jetzt gleichberechtigt machen, wie wir das anfangs gemacht haben, also einen Tag holst du ihn ab, einen anderen hole ich ihn ab, Dann würde das bei uns beiden nichts mehr werden mit der Forschung. Dann haben wir beide zu wenig Zeit, es wirklich bis zur Professur zu schaffen. Und weil meine Frau an der Stelle auch einfach unbestreitbar weiter war in der Karriere, sie hatte einfach bis zu diesem Zeitpunkt bisher mehr Erfolg gehabt, war es dann auch klar, wenn einer von uns jetzt wohl oder übel was anderes machen muss, dann werde ich das wohl sein. Und dann ist mir ziemlich schwer gefallen, die Entscheidung. Ähnlich schwer, wie damals die Band aufzuhören während meiner Doktorarbeit. Das ist halt was, da arbeitet man die ganze Zeit drauf zu und gefühlt sein ganzes Leben, ist natürlich nicht das ganze Leben, dass man wirklich drauf zugearbeitet hat, aber so lange und man hat dann irgendwie so viele Entbehrungen, weil man sagt, ich setze alles auf die Karte und ich probiere das wirklich und wenn ich das nicht so und so mache, nicht so und so hart arbeite, dann wird das nichts mit meinen Chancen auf eine Professur und dann zu sagen, naja, dann mache ich das jetzt auch nicht mehr. Das ist das schon, das merkt man schon irgendwie, dass man sich da entscheidet. Ich weiß noch, das war ungefähr die Phase, auch in der wir uns in Köln kennengelernt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir uns kennengelernt haben. Ich erinnere mich noch an, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, aber nicht mehr, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Also das müsste auch so 2017, 2018 rum gewesen sein. Da warst du am DZNE in Bonn. Ja. Und woran ich mich erinnere, ist, dass du damals die Zeit zum Pendeln eben immer genutzt hast, indem du eine Facebook-Seite betrieben hast, ja. Lars und die Welt. Hast du nämlich gesagt, das ist so genau so ein Zeitraum, da kann ich in ein Paper reingucken und kann das so ein bisschen runterbrechen und erklären. Und das war eine meiner liebsten Facebook-Seiten, weil da einfach nahezu täglich oder alle paar Tage einfach super coole Wissenschaftskommunikation stattfand. Ja, vielen Dank. Genau, also ursprünglich habe ich mir vorgenommen, bei diesem Pendeln in diesem Zug immer Papers zu lesen. Das habe ich einfach nicht hingekriegt und habe dann halt diese Wissenschaftskommunikation in Social Media gemacht, weil das einfach so locker, flockig von der Hand ging und mir irgendwie Spaß gemacht hat. Und das was ich dann gut machen konnte beim Pendeln. Ja, genau, das war genau die Zeit, wo sich bei mir so rauskristallisiert hat. Ich werde, nachdem der Vertrag ausgelaufen ist, werde ich mich nicht bemühen, weiter in Akademie zu bleiben, sondern ich versuche jetzt irgendwie was anderes zu machen. Und weil ich eben zu der Zeit hobbymäßig Wissenschaftskommunikation gemacht habe, war das naheliegend, sich zu überlegen, ob es nicht Jobs in der Wissenschaftskommunikation gibt. Also es sollte interessensmäßig passen, wenn man irgendwie Glück hat und wenn es hinhaut. Man überlegt sich natürlich auch, was habe ich denn für Qualifikationen, außer auf eine Professur. Was kann ich denn eigentlich noch? Was ich jetzt hier Papers lesen und braucht das noch jemand außer einem Wissenschaftler? Und dann dachte ich in der Wissenschaftskommunikation, da habe ich doch irgendwie alle Skills für. Ich habe Wissenschaft gelernt und mache hier so eine unterhaltsame Facebook-Seite. Da muss es doch Leute geben, die genau solche Typen wie mich suchen. Und da habe ich mich halt sehr umgeguckt damals, was es denn in der Wissenschaftskommunikation überhaupt für Jobs gibt und wo denn was frei sein könnte. Ich habe auch gedacht, damals mit YouTube ein bisschen rumexperimentiert und mal ein eigenes Video gemacht und mal geguckt, wie das so ist und so. Ich meine, ich wusste, es gibt so Influencer, die sowas offensichtlich hauptberuflich machen, aber wo kriegen die denn ihr Geld her und wer würde sowas bezahlen und an wen wendet man sich da? Ja, dann habe ich mich halt sehr umgehört und weil ich sowas hobbymäßig gemacht habe und auch Science Slams zum Beispiel gemacht habe, das hat schon geholfen, dass es dass ich so ein Wissenschaftskommunikationsnetzwerk hatte, also Leute, die ich irgendwie kannte, die was in der Richtung gemacht haben, die ich dann fragen konnte, was ist das überhaupt für ein Job, den du machst und was braucht man da eigentlich für und ist das realistisch irgendwie, wenn ich was in der Richtung mache, was bräuchte ich noch, um mich dafür zu qualifizieren? Oder wenn ich eine Stellenausschreibung gesehen habe und ich gar nicht wusste, ob ich dafür qualifiziert bin, lohnt es sich überhaupt, sich darauf zu bewerben? Gab es dann jemanden, den ich mal fragen konnte, ob er mir das mal einschätzen konnte oder sowas? Das war sehr hilfreich, so dieses in meinem Hobby Wissenschaftskommunikation dieses Netzwerk aufgebaut zu haben. Ja. Ja, und dann war es ja so, ich sag mal, parallel zu deiner Karriere gab es eine gewisse Chemikerin, die auch eine YouTube-Karriere hingelegt hat, die immer mehr Fahrt aufgenommen hat, kann man sagen. Und diese Chemikerin hört auf den Namen Mighty Nguyen Kim. Und dann erinnere ich mich, war es irgendwie so, dass sie von Funk unter Vertrag mehr oder weniger genommen wurde und das war dann der Zeitpunkt, wo für dich auf einmal da auch Möglichkeiten waren, oder? Nee, die war von Anfang an bei Funk. Also meist Geschichte ist so, dass sie während ihrer Doktorarbeit auch angefangen hat mit so einem YouTube-Kanal, ähnlich wie ich das dann später in meinem zweiten Postdoc gemacht habe. Also sie hat das sehr viel früher gemacht in ihrer Karriere als ich, hat aber auch einfach privat das gemacht aus Spaß, weil sie halt solche Videos machen wollte und wurde dann quasi entdeckt. Also im Funk ist ja das ist ein Angebot von den Öffentlich-Rechtlichen, also ARD und ZDF zusammen, haben sich irgendwie überlegt, die Leute gucken kein Fernsehen mehr, sondern treiben sich auf YouTube rum oder Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen. Und wenn wir die nicht vor den Fernseher locken können, können wir ja unsere Angebote, die für die jungen Leute gedacht sind, können wir die auch da stattfinden lassen, dass sie dann von denen geguckt werden. Das war so die Idee von Funk. Und Melanie Gard, die beim SWR gearbeitet hat, hat sich dann für so als Funkformat überlegt, man könnte ja auch mal was über Wissenschaft machen, so irgendwie sowas wie 3 Minuten unnützes Wissen. So, Forscher haben herausgefunden, dass dies und das. Und hat dann einen passenden Moderator, Moderatorin dafür gesucht und ist dann auf YouTube auf Mai gestoßen, auf ihren privaten Hobbykanal, und fand die so cool, dass sie, dass das einfach ihre Wunschkandidatin dafür war, und hat ihr dann angeboten, mit ihr zusammen diesen Kanal zu machen. Und das hat Mai dann damals gemacht. Und sie erzählt immer, dass wie sie ein Angebot schon von, ich glaube, BASF hatte, irgendeine Chemiefirma, wo sie als nach ihrer Promotion als Chemikerin hätte einsteigen können, mit einem, also so wie man sich das erhofft, wenn man Chemiker wird und jetzt nicht unbedingt in der Forschung bleiben will, dass man ein solides Studium hat, mit dem man einen schönen, gut bezahlten Beruf machen kann. Also das hatte sie eigentlich in trockenen Tüchern, hat das dann ausgeschlagen, um dieses Angebot bei Funk anzunehmen. Ich weiß nicht, über wie lange ihr Vertrag damals ging, ich vermute mal so ein halbes Jahr, und hat sich dann gedacht, dann habe ich das mal ein halbes Jahr gemacht, das ist doch so ein cooles Abenteuer. Mhm. Und das hat dann so funktioniert irgendwie, dass sie dann da weitergemacht hat und immer weiter verlängert wurde und dann, ja, wie du gesagt hast, so Fahrt aufgenommen hat. Also es wurde irgendwie immer erfolgreicher. Und der Punkt, wo man auch bei den Views und Abos und so sehen kann, da gibt es so einen Punkt, wo es richtig anfängt hochzugehen. Das war, wo sie so das Konzept geändert haben und weg von diesem leicht verdauliche 3 Minuten interessant, aber unnütze Fakten, sondern zu, Mai hat eigentlich freie Hand und redet darüber, was sie interessant findet. Und wenn es länger dauert, dann dauert es halt länger. Und ja. Dass sie auch ein 10-Minuten-Video macht, wenn es sein muss. Und das ist wirklich der Punkt, wo es auch wirklich fürs Publikum offensichtlich funktioniert hat, wo der Kanal wirklich an Fahrt aufgenommen hat. Und ich habe ihn damals auch als Konsument kennengelernt, den Kanal, und war sehr begeistert. Also ich habe dann, weil ich in meiner Freizeit eben Wissenschaftskommunikation gemacht habe, habe ich mich dann für das Thema Wissenschaftskommunikation mehr interessiert. Also es gibt so, unter Leuten, die in der Wissenschaft arbeiten, ist das so ein bisschen, gehört das irgendwie so zum schlechten Ton, sich über den Wissenschaftsjournalismus da so ein bisschen drüber zu lästern. Und dann kennt jeder irgendwelche Geschichten, wie man sich lange Zeit genommen hat, um mit irgendjemandem ein Interview zu führen und dieser Person dann ganz ausführlich das und das zu erklären, und dann schreiben sie es trotzdem falsch und so. Mhm. Und so ein bisschen dieses Gefühl hatte ich auch mit dem Journalismus und auch mit dem Wissenschaftsjournalismus, dass das nicht so gut läuft, wie ich es mir wünschen würde, dass die auch zu offensichtlich den Leuten nicht genug zutrauen, dass sie nicht genug in die Tiefe gehen, dass immer alles so oberflächlich ist, wo eigentlich das, was wirklich interessant ist, gar nicht berührt wird irgendwie. Und fand das auch alles irgendwie immer sehr, sehr frustrierend, was man da so in den Medien wahrnimmt, wenn es um Wissenschaft geht. Mais Kanal, den ich, wie gesagt, nur als jemand, der ab und zu YouTube-Videos guckt, mitbekommen habe, ist für mich da richtig rausgestochen, weil ich gemerkt habe, dass sie wirklich in die Tiefe geht, dass sie Fachausdrücke benutzt, dass sie jetzt anfängt, Statistik zu erklären, wo ich wirklich dachte, wow, das sehe ich nirgendwo anders, dass jemand das macht. Das hat mich wirklich ernsthaft beeindruckt. Ich fand es ernsthaft cool, ernsthaft begeistert. Ich habe die auch damals auf meiner Facebook-Seite, habe ich sie empfohlen, habe gesagt, guckt euch mal das an, wie toll das ist. Und ich habe dann auch sehr wahrgenommen, dass sie offensichtlich Erfolg damit hatte, dass sie dann solche etablierten journalistischen Preise gekriegt hat. Ich weiß gar nicht, was es da ist. Ich glaube, ein Grimme-Preis oder irgendwie sowas, wo ich dachte, toll, die macht das nicht nur, sondern hat auch Erfolg und wird vom etablierten Journalismus dafür wahrgenommen und wertgeschätzt. Ich hatte wirklich das Gefühl, diese Person, dieser Kanal macht gerade das alles irgendwie besser, was mich so stört an der Kommunikation von Wissenschaft. Oder ist einer von denen, die es besser oder zeigen, dass es besser geht, die Lage verbessern. Und ja, jetzt zurück zur Zeit, in der wir gerade waren, wo ich mich schon entschieden hatte, ich will als nächsten Job etwas machen, was nicht in der Wissenschaft ist, was nicht mehr auf die Professur zuläuft, sondern möglichst in der Wissenschaftskommunikation. Da habe ich mich eben umgehört bei verschiedenen Leuten, was es da alles gibt und was man machen könnte, und auch verschiedene Bewerbungen mal rausgeschrieben. Und dann habe ich eine Nachricht von Mai gekriegt auf, ich weiß gar nicht, auf Twitter oder irgendeinem Kanal, wo Unbekannte einem einfach eine Nachricht schreiben können. Und sie hatte meinen Kontakt von einem gemeinsamen Bekannten, den ich hatte, weil ein großer, also ein der Grund, weswegen ich mit Wissenschaftskommunikation angefangen habe, aktiv. Also interessiert hat mich das irgendwie immer. Und ich dachte irgendwie immer auch, das würde mir liegen und würde mir Spaß machen. Aber ich hatte immer das Gefühl, da habe ich eigentlich keine Zeit für. Wenn ich mich auf die Professur konzentrieren will, ich habe sogar schon die Band sausen lassen, dann fange ich jetzt nicht solche Späße an. Aber dann gab es dieses eine Thema, wo ich es nicht mehr ausgehalten habe und gedacht habe, ich muss jetzt an die Öffentlichkeit gehen. Und das war das Thema Tierversuche. Ich habe schon ein bisschen verschiedene Forschungsprojekte von mir umrissen und da ist vielleicht aufgefallen, dass da immer Tiere im Spiel waren. Ich habe Diplomarbeit mit Unken gemacht, Doktorarbeit mit Tauben und die Schlafforschung damit mit Ratten und Mäusen in den beiden Postdocs. Ich habe immer mit Tieren gearbeitet und das war nie was ich mir irgendwie leicht gemacht habe. Ich habe damals während dieser Diplomarbeit, ich habe schon gesagt, das war klar, ich muss die Arbeitsgruppe nehmen, weil das die einzige in Köln war, die irgendwie ein bisschen in die Richtung gegangen ist, die ich machen wollte. Und die haben dann eben mit Unken gearbeitet und dann musste ich für meine Diplomarbeitsforschung Unken töten und fand das ziemlich scheiße und fühlte mir, ungefähr eine pro Woche war das und immer Montag, wenn ich eine neue Unke töten musste, ging es mir dann auch nicht so gut. Und da habe ich mir sehr lange, sehr gründlich überlegt, also es war klar, ich will eine Doktorarbeit machen, ich will irgendwie in der Neurowissenschaft bleiben, aber will ich die Art von Forschung machen, wo man Tierversuche für machen muss? Und ich habe mich dann dafür, nach wirklich reiflicher Überlegung dafür entschieden und fand dann, wie in der Öffentlichkeit über Tierversuche diskutiert wird, fand ich völlig unmöglich. Da wurde viel behauptet, was falsch war und es gab keinen, der gesagt hat, das ist doch falsch, das stimmt doch gar nicht. Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Mhm. Ich habe auch damals Kontakt zum Pressebüro von meinem eigenen Institut aufgenommen. Ich habe mit Kolleginnen darüber gesprochen, warum wir nicht eigentlich mal irgendwie auch was dazu sagen und so. Und gemerkte, niemand will das Thema irgendwie anfassen. Und im Journalismus ist es eben auch nicht so behandelt worden, wie ich mir das gewünscht hätte. Die Art, wie Wissenschaft kommuniziert wird, durch den Journalismus ich nicht irgendwie so besonders prall fand, und da gehörte auch dazu, wie das Thema Tierversuche im Journalismus behandelt wurde. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss zu Tierversuchen kommunizieren, ich muss erklären, wie ein Tierversuch abläuft, vor allen Dingen, warum wir den überhaupt machen. Das wurde halt ständig behauptet, Tierversuche wären völlig unnütz, würden nur gemacht, weil irgendjemand daran verdient oder sowas oder weil irgendjemand zu faul ist, was anderes zu machen oder mal eine neue Methode zu machen, die es ja wohl schon gibt, so ähnlich wie im Regal gibt es doch auch vegane Würste, da nimmst du halt eine vegane Wurst statt eine Fleischwurst und so wurde das dargestellt, als wäre das mit Tierversuchen auch so, ja, da nimmst du halt einen In-vitro-Versuch, aber bist du zu faul für, weil du immer schon die Maus genommen hast oder wie, und das fand ich, ja, hat mich fertig gemacht und ja. Ich musste dazu was sagen. Ich habe jetzt lange ausgeführt, wie ich den Florian, das war der, kennengelernt habe, nämlich dem ging das auch so. Mhm. Und wir beide gehörten dann zu den ersten Mitgliedern von Protest Deutschland. Das ist ein Verein, wo eben genau Leute wie wir damals, die entweder aus der Forschung kommen oder auch aus der Tierpflege oder Tierärzte sind oder so, Ärztinnen, sagen, wir haben Einblick in Tierversuche durch unseren Beruf. Und deswegen sprechen wir auch darüber. Und daher kannte ich also den Florian. Mai kannte den Florian auch, weil sie mal gemeinsam auf irgendeiner so einer kleinen Konferenz waren, wo Leute sich über Wissenschaftskommunikationsformate austauschen. Mai hat von ihrem YouTube-Kanal erzählt und Florian von unserem Verein. Und daher kannten die sich, also einfach das Netzwerk, das man so formt, wenn man Leute kennenlernt, wenn man in irgendeinem Bereich aktiv ist. Okay, Mai hatte also ihren YouTube-Kanal, der zu dem Zeitpunkt schon MyLab hieß, und hat sich als Thema vorgenommen, wofür brauchen wir eigentlich schlafen, was passiert, wenn wir zu wenig schlafen, und ist dann bei der Recherche auch bei ziemlich heftigen Tierversuchen angelangt, die in den, ich meine, 80ern stattgefunden haben, die auch sehr bekannt im Feld waren, also das sind, oder sind, das sind so, die gehören so zu den Sachen, die man auf jeden Fall lernt, wenn man über Schlafforschung lernt, und da ging es um Ratten, die wach gehalten wurden und die dann gestorben sind. Und das ist natürlich von den Arten, wie man Tierversuche machen kann und wie sehr das Tier dabei belastet wird, ist das natürlich, gehört das zu den Extremen. Das ist die maximalste Belastung, dass du irgendetwas einem Tier antust, von dem es dann am Schluss stirbt. Das ist natürlich, krasser geht's eigentlich nicht. Ja. Also wenn das entsprechende Leiden dazu gehört. Ich meine, wenn du einen Hund einschläferst, dann tust du ihm auch etwas an, wodurch er stirbt, aber du machst das mit wenig Leiden. Aber wenn du etwas zufügst, was irgendwie Leiden verursacht und davon stirbt dann am Schluss das Tier, das ist natürlich die maximale Leidensstufe, ja, die man einem Tier zufügen kann. Ja. Ich meine, auch beim Menschen Schlafentzug ist ja eine Foltermethode. Genau. Und das hat sie dann veranlasst, mal beim Florian nachzufragen, wie er diesen Tierversuch einschätzt und ob man das heute noch so machen könnte und so weiter. Und als er dann gemerkt hat, sie recherchiert gerade zu einem Video über Schlaf, hat er gesagt, frag doch den Lars, der ist Schlafforscher und ich kenne den und der macht auch Wissenschaftskommunikation, der kann das bestimmt irgendwie anschaulich erklären. Und deswegen hat sie mich dann kontaktiert. Also so kam dieser Kontakt zustande. Ja, und ich habe mich total gefreut, dass ich ausgerechnet mit Mai spreche. Wie gesagt, ich kannte ihren Kanal schon, ich war sehr begeistert von ihr und ich war auf der Suche nach Jobmöglichkeiten, die zum Beispiel so aussehen wie das, was Mai gerade macht. Und deswegen, also wir haben dann miteinander gesprochen, so eine Videoschalte gehabt. Ich habe ihr alles über Schlaf erzählt, was sie wissen wollte und alle Grundlagen, die ich wichtig fand. Und als wir damit fertig waren, habe ich dann sie interviewt zu ihrer Arbeit in der Wissenschaftskommunikation, wie sie da hingekommen ist, wo eigentlich das Geld herkommt, wenn jemand professionellen Videokanal macht, also in dem Fall Funk, wie ich dann erfahren habe, und hab ihr gesagt, was ich bisher gemacht habe, warum ich jetzt was anderes machen will und was mir vorschwebt und was ich denke, was so meine Skills sind und was ich mir vorstellen könnte und was vielleicht nicht so. Und wie der Zufall es so wollte, war sie gerade dabei, bei ihren Auftraggebern, bei Funk, die zu überzeugen, dass sie jemanden braucht, der bei der Recherche mithilft. Weil sie, ich habe gerade gesagt, der richtig erfolgreich ist der Kanal erst geworden, als sie mehr in die Tiefe gegangen ist mit den Videos, als sie umfangreichere und tiefere Videos gemacht hat. Und für die braucht man natürlich mehr Recherche. Und sie hat halt gemerkt, dass sie das nicht mehr so hinkriegt und sie hätte eigentlich gerne jemanden, der so beim Recherchieren mithilft. Und da war sie so gerade in den letzten Zügen, das in trockene Tücher zu bringen, als wir damals dieses Gespräch hatten. Das heißt, ohne es zu wissen, habe ich ihr so meine ganze Bewerbungsmappe hingeblättert. Also weil ich wollte ja gar nicht, dass sie mir einen Job besorgt, sondern sie sollte mir Tipps geben und dass ich Sachen besser einschätzen kann. Und ihr war das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht klar und sie hat auch erst später gedacht, Moment mal, ich suche ja eigentlich genauso jemanden wie den Lars. Das war dann ungefähr eine Woche später, hat sie mich nochmal angerufen und mich gefragt, ob ich nicht für sie arbeiten will. Und das war natürlich ein No-Brainer für mich, weil ich, wie gesagt, den Kanal richtig cool fand. Ich fand sie auch sehr sympathisch und angenehm, mit ihr zusammen was zu machen. Und dann hatte ich sogar die Gelegenheit, dass ich nicht nur irgendwie irgendwo Geld verdienen konnte, sondern richtig angestellt werde. Also besser konnte ich es mir nicht vorstellen. Und das haben wir dann so gemacht. Und das hat total gut funktioniert. Der Kanal ist weiter noch erfolgreicher geworden. Irgendwann hat Mai dann noch jemanden wie mich angestellt, nämlich den Jens Völl. Ja, also so bin ich zu dem Job gekommen. An dieser Stelle melde ich mich noch einmal kurz aus dem Schnitt. Lars und ich mussten das Gespräch unterbrechen und so bin ich noch ein zweites Mal zu ihm hingefahren, so dass wir das Gespräch noch fortsetzen können. Hier geht es augenblicklich weiter. Ich bin nochmal zurück bei Lars Dietrich im Wohnzimmer und habe nochmal ein paar Fragen dabei. Also wir waren stehen geblieben bei deinem Übergang in das Team von Mai. Und ich glaube, es war relativ bald, nachdem du da warst, dass dann auch die ganze Corona-Problematik begann. Ja, ungefähr ein Jahr später. Also ich habe Ende 2018 angefangen mit ihr zu arbeiten. Ab 2019 hat sie mich dann eingestellt. Und also ungefähr ein Jahr hatten wir, dass wir einfach zusammengearbeitet haben und MyLab gemacht haben, coole Videos gemacht haben, ja, weil ein bisschen Corona gekommen ist. Aber vorher, da hat sie auch ihr Kind gekriegt und war da gerade in Mutterschutz. Und das war auch lustig, weil wir fast gleichzeitig ein Kind gekriegt haben. Ich mein zweites und sie ihr erstes. Das war auch sehr, sehr lustig, als sie mich angerufen hat, um zu sagen, übrigens, ja, ich ist jetzt ein Kind unterwegs. Und ich wollte mich an diese 3-Monats-Regel halten. Das wird einem so als werdende Eltern nahegelegt. Man sollte vielleicht besser erst nach 3 Monaten Leuten davon erzählen, weil es halt überraschend viel, also für Leute, die sich noch nicht mit Geburt beschäftigt haben, bestimmt überraschend oft eben zu Fehlgeburten kommt. Und dann ist es eine extra Überlastung, extra Belastung, wenn man jedem schon davon erzählt hat und dann muss man irgendwie jedem nochmal davon erzählen, dass übrigens hat's nicht geklappt und deswegen ist so der Ratschlag, 3 Monate zu warten. Und ich habe gemerkt, dass Mai das offensichtlich auch gemacht hat. Also genau als die 3 Monate um waren, hat sie mich dann eingeweiht. Und bei mir war es noch eine Woche hin. Dachte ich, okay, ich sage auch erst in einer Woche Bescheid, wie es vor uns aussieht. Ja. Und so haben wir es dann gemacht. Aber es war ja sehr, sehr lustig. Wir waren da sehr, sehr synchron mal wieder. Ja. Dann ist halt Mai in ihren Mutterschutz gegangen und wir haben das dann so geregelt, dass ich weiter für MyLab arbeiten kann und mich dann ein bisschen um Community Management kümmere und schon mal Sachen vorarbeite, schon mal Sachen recherchiere, die wir dann schon mal in der Schublade haben, wenn wir dann weiter Videos machen. Das war so der Plan. Und kurz nachdem sie ausgestiegen ist, fing Corona an, so ein bisschen so ein Thema zu werden, dass so man gehört hat, irgendwie in China gibt es sowas. Ist das jetzt gefährlich oder nicht? Muss ich mir jetzt Sorgen machen oder nicht? Und wir dachten natürlich sofort, eigentlich wäre das ein typisches MyLab-Video. Das würden wir jetzt sofort machen, wenn wir gerade Videos machen würden, aber machen wir nicht. So ist es jetzt halt. Und dann hat sich das alles so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Ja, und dann erinnere ich mich nämlich sogar, das war dann unser letztes Treffen. Ja. Weiß ich noch, war ich auch mit dir und deinem Sohn am Spielplatz und wir haben eben ein bisschen geplaudert und das war also Februar oder März 2020 und weiß ich noch genau, wie ich mit dir gesprochen habe und so meinte, ja, hier sagt man eigentlich dieses Corona, wollt ihr da nicht auch mal ein Video machen? Und dann war es auch so, ja, irgendwie, dazu ist ja jetzt schon fast alles gesagt worden und so, ja, mal gucken. Genau, ja. Das war genauso der Stand. Also am Anfang dachten wir, das wäre eigentlich genau was für uns. Dann hat sich das alles so entwickelt und dann, genau, war genau das, was du gerade beschrieben hast, war so das, was Mai und ich gedacht haben. Also wir haben immer mal wieder telefoniert, also obwohl sie offiziell im Mutterschutz war und haben auch darüber geredet, was könnten, wenn wir wieder anfangen, was könnte dann unser erstes Video sein. Dann haben wir überlegt, ob wir was zu Corona machen und also weil es so ein wichtiges, präsentes Thema war, hat sich halt der ganze Wissenschaftsjournalismus dann raufgestürzt. Und ich habe für mich halt auch Quellen gefunden, wo ich dachte, die bearbeiten das richtig gut, also journalistische Quellen. Also natürlich gab es den Corona-Update vom NDR. Einige Wissenschaftsjournalisten, den ich so in Social Media gefolgt bin, Lars Fischer zum Beispiel, hat da super gute Sachen zugemacht, sehr informative Sachen. Oder auch im Spektrum, wo er arbeitet, gab es mehrere Sachen zu Kupferspiel. Wer ist der? Kai Kupferspiel, glaube ich. Genau, der hat da auch natürlich super, super umfangreiche, tolle Sachen. Ich habe ja schon erzählt, wie ich überhaupt in die Wissenschaftskommunikation gekommen bin, als ich das noch als Hobby gemacht habe. Und bei MyLab war es auch so ein bisschen immer was wir so im Kopf hatten, dass wir so Lücken schließen können und wollen. Also das, wo es irgendwie zumindest für unsere Zielgruppe noch nicht so richtig was gibt, da machen wir jetzt was zu. Und wir hatten nie so irgendwie das Bedürfnis, auch mal was dazu zu machen, weil es gerade im Trend ist, sondern eher so, zum Beispiel hierüber wird gerade geredet und da gibt es ein paar Informationen, die irgendwie dabei unter den Tisch fallen und dann erklären wir das mal und dann wisst ihr, worum es geht. Das haben wir nicht grundsätzlich bei jedem Video gemacht, aber das ist oft so eine Motivation zu sagen, da machen wir jetzt ein Video drüber. War bei Corona halt überhaupt nicht mehr der Fall. Ich hatte das Gefühl, wer sich informieren will, der hat niedrigschwellige Möglichkeiten, der findet überall Sachen, wo es gut erklärt ist, leicht verständlich ist. Da brauchen wir es nicht auch was zu machen. Deswegen sah es dann eine ganze Weile so aus, als würden wir einfach nichts zu Corona machen, sondern uns ein anderes erstes Video ausdenken, mit dem Mai sich dann aus dem Mutterschutz zurückmeldet. Aber als dann der Termin näher rückte, dann ist der erste Lockdown gekommen und dann waren natürlich alle nochmal ja so ein bisschen aufgescheucht, verunsichert, so was bedeutet das jetzt? Und dann hatten wir dann genauso die Situation, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass wir das Gefühl hatten, hier wird, alle reden irgendwie darüber, aber es gibt Informationen, die irgendwie die Leute nicht im Kopf zu haben scheinen. Und das war, also es wurde halt zu dem Zeitpunkt sehr stark darüber diskutiert, wird dieser Lockdown, wird der etwa bis zu den Osterferien dauern? Mhm. Oder ist das übertrieben, muss der nicht so lange? Und das war dann die Frage, dauert das Ganze jetzt im schlimmsten Fall etwa bis zu den Osterferien oder wie? Und es war halt eigentlich ziemlich klar, dass wir noch sehr viel länger mit Corona beschäftigt sein werden. Und das war dann genau so ein Punkt, wo wir dachten, das wäre wahrscheinlich ganz gut für die Leute, die sich gerade dafür interessieren, die gerade darüber nachdenken und sich vielleicht auch Sorgen machen, das einfach zu wissen und auf dem Schirm zu haben. Das war dann die Take-Home-Message unseres Videos, mit dem wir zurückgekommen sind. Und das hat dann auch sehr viel, also es wurde sehr viel gesehen, hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt und Leute haben sich das gegenseitig weitergeleitet, weil es offensichtlich wirklich was gesagt hat, wo sie was sie vorher noch nicht so auf dem Schirm hatten. Ja. Also da erinnere ich mich auch inhaltlich an das Video. Damals war ja noch so dieses Stichwort flatten the curve, also ja, die Infektionszahlen niedrig halten. Und ich hatte vorher auch, also grandiose Fehleinschätzung, aber dachte auch so, ja komm, 2-3 Wochen, dann ist dieser ganze Spuk zu Ende. Und ich weiß noch, wie Mai eben gesagt hat, ja, flatten the curve. Und das dauert. Nehmt euch einen Tee, das dauert. Und so kam es dann ja auch. Genau. Das, ja, das ist natürlich Einschätzungen, also die Mathe, die dahinter steht und so, das machen wir natürlich nicht, weil wir keine Epidemiologen sind, die aktiv forschen, sondern wir sind in dem Moment Wissenschaftsjournalisten und gucken, was es eben von Expertinnen da draußen gibt an Einschätzungen und so. Und das war mit den Flatten on the Curve. Ja, gab es eben Rechnungen, die gezeigt haben, wie weit man die Kurve drücken müsste, wenn man wirklich diese Vorstellung hat von: Wir wollen diese Überlastung des Gesundheitssystems, und die natürlich auch ein schwammiger Begriff ist, aber wann genau ist das Gesundheitssystem belastet? Aber wenn man sagt, die Corona-Patienten, Covid-Patienten, die auf die Intensivstation müssen, die können auch auf die Intensivstation, wir haben die Kapazitäten, wie viele Infekte können wir uns dann leisten? Und dann sieht man halt sehr schnell, dass wir die Ausbreitung so stark hätten drücken müssen, dass das Ganze sich einfach ewig in die Länge ziehen würde. Und dann waren so die Alternativen. Entweder man macht es kurz und schmerzvoll, oder man macht es lang und auch schmerzvoll. Und wir haben dann die Hoffnung damals gehabt und das auch so kommuniziert, dass es gibt zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass wirksame Impfstoffe noch kommen, während das Ding läuft. Und das wäre dann halt eine Möglichkeit, die Kurve wirklich ernsthaft zu flatten und dann eben nicht bis zu Ende so auszuhalten, weil das nicht stemmbar wäre natürlich. Für alles, was da dran hängt, mit der Einfluss auf die Wirtschaft, auf die Bildung und alles, natürlich Effekte von diesen Maßnahmen, die wir auch gesehen hätten, die wären natürlich sehr stark und sehr lange gewesen. Und dann schauen, ob es realistisch ist, dass noch ein Impfstoff kommt, der das Ganze dann abkürzen kann, so als dritte Möglichkeit, die eben dann nicht ganz so schmerzvoll ist. Und so ist es ja zum Glück auch gekommen, und es hat ja die meisten Expertinnen überrascht, wie schnell dann wirklich Impfstoffe verfügbar waren. Es hat ja wirklich eine grandiose Leistung, das ganzen Gesundheitssystems mit allem, was dazu gehört, inklusive Forschung und Entwicklung, dass das auch so funktioniert hat. Ja. Jens war noch nicht dabei, das waren also Mai, ich und Melanie. Wir haben halt über dieses Thema gesprochen, hin und her, und waren auch sehr bewusst damit, wenn wir jetzt sagen, hier Corona, was gerade alle so scheiße finden, und diese Maßnahmen, die jetzt angefangen haben, wo alle so schockiert sind, das wird noch ganz schön lange dauern. Das ist natürlich eine ziemlich heavy Nachricht so. Ja. Und dann, da waren wir sehr bewusst so, kann man das einfach so rausballern und Leute womöglich damit irgendwie, naja, unnötig belasten, oder kann man das irgendwie anders machen? Und wir haben dann sehr bewusst uns entschieden, dass es, glaube ich, für alle Beteiligten besser ist, sowas klar auf den Tisch geblättert zu kriegen und dann auch bewusster, also einmal ja den Schrecken zu kriegen, der dazugehört bei so einer Nachricht, aber dann auch bewusst damit umgehen zu können. Und wir hatten dann ich weiß nicht, ob das von Melanie oder Mai kam, irgendein Zitat von, ich weiß auch nicht mehr von wem das war, aber das so sehr dazu gepasst hat, wo es darum ging, irgendein Schriftsteller war das, wo es darum ging, dass wenn jemand sagt, hier, es dauert noch ein Jahr, dann ist das ganz furchtbar. Ich weiß nicht mehr, was in diesem Zitat die Länge war, aber es dauert ganz schön lange und dann ist das ziemlich furchtbar. Aber das Allerschlimmste ist, wenn man immer wieder hört, es ist gleich zu Ende. Und dann fühlt sich die Dauer viel, viel, viel länger an, als sie anders sich anfühlen würde, weil man sich einfach innerlich nicht darauf vorbereitet. Also gerade auf Twitter kann man ja mal so mitlesen, worüber andere Leute sich unterhalten, auch wenn man mit denen gar nichts zu tun hat. Dann habe ich auch gesehen, wie Leute, die, also mehrere am Gespräch Beteiligte, haben gesagt, dass sie mit Depressionen zu kämpfen haben und gesagt, dass ihnen dieses Video gut getan hat, weil sie sich damit richtig mental wappnen konnten, dass das jetzt noch eine ganze Weile dauern wird. Und das, ich erinnere mich, dass, als ich das gelesen habe, dass das sehr gut getan hat, dass das zumindest bei diesen 3 Leuten, die sich da unterhalten haben, genauso ja, dass das bewirkt hat, was wir gehofft hatten, dass es bewirken würde. Das ist ein Leiter-Note für die gleiche Sache. Ich habe von einem auch gelesen, dass er hat geschrieben, nachdem er das MyLab-Video gesehen hat, hat er sich einen guten Bürostuhl für sein Homeoffice gekauft. Und das ist natürlich, natürlich nicht so schlimm wie eine Depression, mit der man kämpfen muss, aber es ist genau sowas, wo man denkt, oh Mann, wenn ich vorher gewusst hätte, dass das Ganze 2 Jahre dauert, hätte ich direkt hier diesen Hocker abgeschafft, mit dem ich mir gerade in die Rückenschmerzen einhandle. Ja. Und wenn man glaubt, ich muss jetzt 2 Wochen, 4 Wochen zu Hause bleiben, kauft man sich halt nicht den neuen Bürostuhl. Also ich glaube, das hat so funktioniert, wie wir uns das erhofft haben damals, dieses Video. Mai ist in der Zeit ja einerseits mit Preisen überhäuft worden, völlig verdient, Grimme-Preis und andere Sachen, Wissenschaftsjournalistin des Jahres. Und du hast gesagt, du warst auch im Community-Management. Und es gab ja so die Kehrseite, also es gab auch viel Hass und Hetze. Wie war das für dich und für deine Arbeit? Ich habe ja erwähnt, dass ich mich so in meiner Freizeit als aktiver Wissenschaftler mit dem Thema Tierversuche beschäftigt habe. Und das war eine sehr gute Schule darin, wie man mit emotionalen Themen umgeht, wo Leute zum Teil auch wirklich sauer sind. Und wenn man nicht selbst vorhat, sich zu streiten und Leute online digital anzuschreien, sondern wirklich auf irgendeine Art sich auszutauschen, entweder Informationen, die man wichtig findet, zu streuen oder selbst auch mal zu gucken, was denn die anderen sagen, was gibt's denn für Argumente, was gibt's vielleicht für Informationen, die ich nicht habe, Argumente vielleicht auszutauschen, dann bringt es halt nichts, naja, sich provozieren zu lassen und den anderen dann irgendwie zurückzusticheln. Bei diesen Tierversuchssachen hatte ich das natürlich, also wir haben dann damals unseren kleinen Verein gegründet und hatten dann so eine Homepage und auch eine Facebook-Seite, wo wir gesagt haben, wir haben beruflich mit Tierversuchen zu tun. Die meisten waren halt irgendwie Doktoranden oder andere Forschende und hatten auch ein paar Leute, die aus der Tierpflege kamen. Und haben halt gesagt, ja, wir machen Tierversuche, sind irgendwie an Tierversuchen beteiligt und würden gerne darüber informieren. Und das war natürlich für viele Leute, die aktiv gegen Tierversuche demonstrieren, was natürlich eine unverschämte Provokation, dass sich so jemand hinstellt und sowas sagt und dann auch noch zugibt. Und dementsprechend sind die halt bei uns in die Kommentarspalten eingefallen und um uns mal richtig ihre Meinung zu sagen und waren, wie man sich das vorstellen kann, normalerweise auch richtig sauer auf uns und hatten jetzt endlich mal jemanden, dem sie es auch wirklich sagen können, wie sauer sie auf ihn sind. Was ich mir da angeeignet habe, ist, also ich wollte ja Leute erreichen. Das heißt, es war für mich keine Option, das zu ignorieren oder zu blockieren, also die Leute zu blockieren, die sowas schreiben. Dann habe ich halt angefangen, zusammen mit anderen Vereinsmitgliedern, mit denen halt online zu diskutieren und zu antworten. Und wenn man halt, also wenn die schreiben, du kannst ja kein Gewissen haben, du bist wie Mengele oder irgendwas anderes, was einen halt persönlich angreift, dann hat man oft das Bedürfnis, den anderen zurück anzugreifen und ihm das heimzuzahlen, so tit for tat. Du haust mir einen runter, ich hau dir einen runter. Wenn man das macht, normalerweise der Impuls ist, ihm noch ein bisschen mehr eins reinzuwürgen, als er mir reingewirkt hat. Und dann ist das halt natürlich ganz, ganz schnell so eine Eskalation und Leute beschimpfen sich bis aufs Blut. Und das sieht man ja auch ständig in Kommentarspalten, dass Leute das machen. Und das ist natürlich reine Zeitverschwendung. Also warum sollte ich meine spärliche Freizeit damit verbringen, im Internet Leute bis aufs Blut zu beschimpfen? Das ist doch Quatsch. So will ich doch nicht mein Leben verbringen oder auch nicht einen Teil meines Lebens verbringen. Was ich eigentlich machen will, ist über bestimmte Sachen mich austauschen und auch bestimmte Informationen ja zu verbreiten und andere darüber zu informieren. Und was ich mir dann angeeignet habe, ist, wenn so etwas, so ein Post kam, jeden Teil daran, der irgendwie beleidigend ist, zu ignorieren und zu gucken, was bleibt denn da übrig. Zum Beispiel, er hat eine bestimmte Vorstellung davon, wie es im Labor läuft oder von den Motivationen, die jemand hat, einen Tierversuch zu machen oder sowas. Und darauf habe ich dann so sachlich geantwortet, als hätte er diesen Punkt ganz freundlich vorgetragen. Also sachlich und freundlich. Nicht irgendwie übertrieben freundlich, nicht ironisch, nicht mit so einem Hinterrücksen doch einen kleinen Stichler, sondern ernsthaft, wie ich das in einem Gespräch machen würde, wie ich es mir wünsche, dass es angefangen hätte. Was mich daran total geflasht hat, ist, wie gut das funktioniert hat. Also wie viele von diesen Leuten ganz normale Menschen, also sich als ganz normale Menschen herausgestellt haben, die wirklich einfach von dem Thema emotional berührt sind, was ja völlig verständlich ist. Also andersrum wär's ja eher nicht nachvollziehbar, dass jemanden was völlig kalt lässt, was mit anderen Lebewesen passiert. Und dass die auch sehr empfänglich und sehr auch ja dankbar dafür waren, bestimmte Sachen erzählt zu bekommen oder erklärt zu bekommen, die sie vorher nicht so wussten. Also zum Beispiel, wie läuft denn dies und das und wie funktioniert denn das und das und was ist denn jetzt wirklich dann Motivation und so. Und dass man dann sehr schnell auf einem sehr guten Level miteinander sprechen konnte oder miteinander schreiben konnte und das dann wirklich sehr gut funktioniert hat. Und dass Leute so wirklich, die man so als Trolle wahrnimmt, die resistent sind gegen jedes, lass uns doch mal darüber reden, wo es eigentlich drum geht oder du hast hier diese und das impliziert und ich kann aus meiner Erfahrung berichten, dass es so und so ist, die dann völlig das abblocken und weiter beleidigen und alles, was du sagst, nochmal gucken, ob sie das irgendwie eine neue Beleidigung umdrehen können, um dir noch eins reinzuwirken. Das gibt es auch, aber das sind sehr wenige. Und das habe ich so, und wenn man merkt, okay, jemand ist wirklich so einer, dann braucht man mit dem nicht irgendwie sich weiter, nicht weiter abgeben, sonst ja, ist man kurz, über kurz oder lang dann wieder dabei, sich mit Leuten im Internet gegenseitig zu beleidigen und sich darin zu betteln, wer den anderen als erstes unter der Haut erwischt oder unter der Gürtellinie erwischt. Das ist halt Quatsch. Ja, das war so, da habe ich so diese Einstellung oder diese Art zu kommunizieren, in so einem Dialog zu kommunizieren, gelernt. Mhm. Und das hat bei MyLab auch lange sehr gut ähnlich geklappt. Ich habe so einen Screenshot, den ich manchmal zeige, wenn ich irgendwie einen Vortrag darüber mache, wie ich so Wissenschaftskommunikation mache. Dann ist das so mein Beispiel von MyLab. Da war irgendwas mit, auch aus der Corona-Zeit, wo wir irgendwas mit Aerosolen erwähnt haben. Und da ging es darum, ob die Aerosole länger in der Luft sind mit, ich glaube, mit höherer Luftfeuchtigkeit oder mit geringer. Ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es da ging. Und das haben wir in dem Video richtig beschrieben, aber das war so ein bisschen kontraintuitiv, weil natürlich je geringer die Luftfeuchtigkeit, desto schneller verdunsten so Aerosole und verschwinden dann. Ich weiß noch, dass das Unintuitive daran ist, dass die nicht vollständig verdunsten und dann verschwinden, sondern in so ein, dadurch, dass da auch Salze drin gelöst sind, gehen die in so ein Gleichgewichtsgröße über und dann trocknen die nicht weiter, sondern bleiben da halt ziemlich lange. Mhm. Das ist so der Clou und das muss man irgendwie wissen, um zu verstehen, warum es so rum ist und nicht so rum. Auf jeden Fall hat der Kommentator hatte offensichtlich eine naturwissenschaftliche Vorbildung oder Verständnis und hat dann gedacht, wir hätten es genau falsch rum verstanden und hat das dann so formuliert, so ja, die Mai, die muss offensichtlich nochmal so ein Grundlagenlehrbuch wälzen, ne, wenn ihr so einen blöden Fehler macht. Also er hat es flapsig formuliert und wenn man objektiv darüber nachdenkt, auch nicht krass beleidigend, aber als jemand, der da sich Mühe gegeben hat, das zu recherchieren und wirklich alles, was er sagt, nochmal nachzuprüfen und zu gucken, ob das wirklich so ist, dann ist das natürlich sehr beleidigend, wenn dir so jemand was sagt. Und mein Impuls war dann natürlich auch zu schreiben, hier, weißt du, was du mit deinem Lehrbuch mal machen kannst? Sowas. Aber ich habe dann auch, genauso wie ich es gerade beschrieben habe, darauf geantwortet mit dem MyLab-Account, also als MyLab, wie sich in Wirklichkeit verhält und die Quellen dazu und das ist so und so. Also ganz, ganz sachlich, als hätte er eine ohne jede Stichelei eine ganz freundliche Verständnisfrage gestellt. Und dann hat er sich darunter auch bedankt. Und meinte, oh, wusste ich nicht. Dankeschön, danke für die Info. Das war halt so ein Beispiel, was mir in Erinnerung geblieben ist. Davon gab es schon viele, dass es auch beim MyLab Community Management sehr gut funktioniert hat, so mit Leuten umzugehen. Also die Konversation so weiterzuführen, als hätte sie so angefangen, wie du es dir wünschen würdest. Und das Thema dann besprechen, was da halt angesprochen wurde. Mit der Corona-Zeit hat sich das geändert, weil von diesen Leuten, die das gar nicht hören wollen, sondern dir einfach nur eins reinwürgen wollen, egal was du sagst und das da, wo die Motivation nicht ist, dir zu sagen, hier, du hast einen Fehler gemacht und die dann auch offen wären, darüber zu diskutieren, ob das oder sich darüber auszutauschen, ob das jetzt wirklich ein sachlicher Fehler ist oder nicht, sondern Leute, die einfach dich scheiße finden und dir das auch sagen wollen und dich möglichst treffen wollen, davon gab es dann sehr viele. Einfach zahlenmäßig, dadurch, dass der Kanal so unglaublich groß geworden ist und deswegen sehr viele Follower auch hatte und sehr viele Leute, die kommentiert haben, sind natürlich zahlenmäßig auch sehr viele Leute dabei, die so ticken, auch wenn das prozentual gar nicht mehr geworden wären. Ich weiß nicht, ob es mehr geworden sind. Und dann, sind wir dann ziemlich schnell an einen Punkt gekommen, wo man sich auf dem Detail auch gar nicht mehr wirklich austauschen konnte. Also wenn mal was dazwischen war, dass da wirklich so eine Faktenfrage, Verständnisfrage gekommen ist, haben wir das immer noch so bearbeitet. Aber das ist anteilmäßig irgendwie immer weniger geworden und es ist immer mehr Geschimpfe da gewesen. Ich glaube, es ist auch prozentual mehr geworden, weil diese ganze Corona-Sache natürlich sehr emotional für uns alle gewesen ist. Es gab sehr viel so diese wahrgenommene Lagerbildung und dieses Gefühl, irgendjemand anders macht gerade irgendwas total falsch oder absichtlich und schadet mir damit oder schadet uns allen damit. Und dann war dann sehr, sehr viel Feindseligkeit und die Leute wollten sich irgendwie sehr stark angreifen. Und MyLab ist dann, dadurch, dass wir mehrere Videos zu Corona gemacht haben, irgendwie auch, man hat so beobachten können, wie die an den Kommentaren, wie die Wahrnehmung von, ja, diese Mai, die ist da irgendwie auch drauf reingefallen offensichtlich, sich geändert hat zu, das ist irgendwie eine von den Strippenzieherinnen, die ist mit dafür verantwortlich, was hier für schlimme Politik läuft oder irgendwelche, da waren natürlich viele Leute bei, die das mit irgendwelchen Verschwörungsdenken vermischt haben, dass dann irgendwie das Ganze von Bill Gates oder Soros oder wem auch immer gesteuert und geplant ist und Mai irgendwie da mit drin hängt und naja, mit denen unter einer Decke steckt. Und naja, wer sowas glaubt, der greift uns natürlich ganz anders an in so einem Kommentar als jemand, der denkt, wir hätten uns nur mit den Aerosolen vertan. Ja. Und hast du auch persönliche Angriffe erfahren als MyLab-Redakteur oder bist du dafür nicht erkennbar genug aufgetreten? Ja, das Zweite. Also wir sind eigentlich immer transparent mit unserem Team umgegangen und das ist in mehreren Videos komme ich kurz vor oder werde erwähnt oder Jens oder Melanie. Also es ist nicht so, als wäre das irgendwie geheim, wer hinter MyLab steckt. Mhm. Aber trotzdem ist MyLab halt sehr stark die Person Mai. Sie ist das Gesicht. Wenn du mehrere Videos guckst, lernst du sie auch persönlich so ein bisschen kennen. Also sie sagt dann so, was sie gerne isst oder dass sie überhaupt gerne kocht. Sowas wird manchmal gedroppt und du hast so ein bisschen eine persönliche Bindung automatisch zu ihr. Es ist nicht so dieser distanzierte Tagesschausprecher, den du, du weißt, wie die Person aussieht, aber sonst nichts, sondern du lernst die Person irgendwie so ein bisschen kennen, während du die Wissensvideos dir anguckst. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass MyLab einfach sehr als Mai wahrgenommen wird und dann hat sie natürlich auch den ganzen Hass abgekriegt. Und dass ich persönlich mal irgendwie angeschrieben worden wäre oder adressiert worden wäre, das kann ich an einer Hand abzählen. Und wenn dann nur als, und der übrigens auch, aber nicht so als irgendwie. Ja. Wir sind halt ein Team und wir sind mit dabei. Ich wüsste gar nicht, wie man mich attackieren könnte, ohne den Rest des Teams gleichzeitig mitzumeinen für irgendein Video. Genau, das gefragt, wurde ich attackiert. Also es gab, als es langsam absehbar wurde, dass MyLab irgendwie auch als einer von denen da oben wahrgenommen wird, die uns hier Corona gebracht haben oder die uns hier die Maßnahmen aufoktroyieren wollen, obwohl es da gar keinen Grund für gibt oder sowas. Da hatte ich, also ich hatte meinen Blog Lars und die Welt, also wir haben über die Facebook-Seite kurz gesprochen und weil mir das so einen Spaß gemacht hat, habe ich dann so einen WordPress-Blog auch noch gemacht, wo ich einfach die gleichen Inhalte auch noch drauf gemacht habe, damit ich nicht so von Facebook abhängig bin. Und beim Blog muss man als Impressum eine vorladefähige Adresse angeben. Das ist normalerweise deine Anschrift zu Hause. Und da bin ich am Punkt gekommen, wo ich nicht mehr meine Adresse online haben wollte. Mhm. Und ich habe dann meinen Blog geschlossen, also nicht gelöscht, sondern einfach die Seiten alle nicht zugänglich gemacht, weil es sehr einfach in Erfahrung zu bringen ist, dass ich beim MyLab mit dabei bin. Ich habe gesehen, was Mai für persönliche Drohungen gerade kriegt von Leuten, die sauer sind, dass sie jetzt eine Maske anziehen müssen und wollte einfach gerade bei dieser Größe, dieser Reichweite, also du musst nur einen sehr, sehr geringen Prozentsatz von durchgeknallten Leuten und wenn die Gesamtmenge der Leute groß genug ist, wird da rechnerisch trotzdem einer bei sein. Und wir haben halt, der Kanal ist halt sehr groß geworden, sehr viele Leute haben uns geguckt und ich hatte keine Lust, dass einer von diesen durchgeknallten Leuten bei mir zu Hause auftaucht und deswegen habe ich den Blog offline genommen. Ich habe dann später rausgefunden, dass man einen Impressumsservice beauftragen kann. Den bezahlt man sehr erschwinglich, recht wenig Geld dafür regelmäßig, dass man einfach deren Adresse ins Impressum schreiben darf. Und das habe ich dann gemacht. Und wenn die einen Brief kriegen an mich, dann leiten die den weiter. Das ist die ganze Aufgabe, aber dadurch wird die Adresse vorladefähig und wenn ein Verrückter da vorbeiläuft, findet er mich dann nicht. Und deswegen habe ich den Blog dann wieder online nehmen können. Aber das war so das Stärkste in der Richtung, wie das irgendwie mein Leben verändert hat. Jetzt gab es ja kürzlich die Nachricht, dass der Kanal MyLab dicht gemacht wird, letztlich aus Zeitgründen, unter anderem, weil so viele andere Projekte anstehen, Terra X und MyThinkX zum Beispiel. Und da bist du jetzt auch weiter an Bord, oder? Mhm, genau, also ich glaube, es ist auch dem Erfolg in der Corona-Zeit geschuldet, also dadurch, dass Wissenschaft auf einmal so das zentrale Thema war natürlich der Wissenschaftsjournalismus, wurde plötzlich sehr viel zentraler und sehr viel größer und das haben wir halt auch mit abgekriegt und haben einen viel stärkeren Augenmerk gekriegt und das ist natürlich auch für Mai gegenüber so einem Sender, gegenüber einem Fernsehsender eine gute Verhandlungsbasis zu sagen, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir mal das und das machen. Und dann hat sie älteren Plan oder eine ältere Idee von sich nochmal reaktiviert, eine Fernsehshow zu machen, die über Wissenschaft geht, aber schon so als Show funktioniert. Mhm. Hat dann angefangen, mit Sendern darüber zu sprechen und zu überlegen, wie man das realisieren könnte. Und ist dann darauf hinausgelaufen, dass es bei ZDF Neo angefangen hat. Wurde dann irgendwann MyThinkX genannt. Mai hat gesagt, sie ist dann auch von Quarks zu Terra X gewechselt. Also bei Terra X hat sie vorher schon mal irgendwie was gemacht, was ich nicht genau auf dem Schirm hatte. Also da ist sie nicht ganz neu gewesen, aber die Moderation hat sie ja früher bei Quarks gemacht, beim WDR. Und dann jetzt macht sie Moderation bei Terra X. Also es gibt MyThinkX und Terra X auf ZDF und ZDF Neo. Und sie hat bei beiden gesagt, sie will ihr MyLab-Wissenschaftsredaktionsteam mitnehmen. Das sind Jens und ich. Einfach, weil sie bei uns weiß, wer wir sind, wie wir arbeiten und mit uns gut arbeiten kann und weiß, wie die Recherche läuft. Und dann muss sie sich bei verschiedenen Fernsehformaten nicht mit neuen Wissenschaftsredaktionen irgendwie einarbeiten und sich da gegenseitig erstmal abfühlen. Und das hat dazu geführt, dass dass Jens und ich jetzt einfach mit dabei sind, sowohl bei TerraX als auch bei MyThinkX. MyThinkX war dann für Jens und mich sehr viel Zeitaufwand, also für uns alle drei, aber das ist für Mai viel Aufwand ist, ist glaube ich sehr absehbar gewesen, aber für Jens und mich dann eben auch. Und dann haben wir halt gemerkt, dass für MyLab irgendwie immer weniger Zeit ist und wir haben dann immer so, wenn eine Staffel abgedreht war, gesagt, so jetzt machen wir schnell MyLab-Videos, aber dann da hatten wir bei MyLab eben auch, also weil wir alle so arbeiten, dass wir nicht mal was Kurzes, Oberflächliches machen wollen, sondern halt so ein Video, wo man was guckt und danach wirklich denkt, jetzt habe ich was verstanden, was ich vorher noch nicht verstanden hatte. Und dann, ja, da braucht man einen gewissen Recherche- und Zeitaufwand eben auch für so ein Video. Und das hat irgendwie immer weniger zusammengepasst. Und ja, wer mehr Details wissen will, kann sich das letzte MyLab-Video angucken. Da erzählt Mai noch, wie persönliche Entwicklungen auch eine Rolle gespielt haben, die dazu kamen. Unter anderem, dass Melanie beim SWR aufgehört hat, weil sie in die Schweiz umziehen wollte, aus persönlichen Gründen einfach. Und dann ging das nicht mehr, dass sie da weitergearbeitet hatte. Und war dann unsere Bezugsperson beim SWR auch weg. Und dann war dann irgendwie klar, dass das alles zusammen so nicht mehr funktioniert. Und dann war es Mais Entscheidung, zu sagen, dass sie lieber MyLab aufhört und sich auf die anderen Projekte fokussiert, weil das aus verschiedenen Gründen für sie besser funktionieren würde, als es andersrum zu machen. Mhm. Jetzt gerade hat Mai ja ihr zweites Kind bekommen und du bist jetzt gerade auch nochmal in Elternzeit. Ja. Wie lief das denn vorher? Also wie kann man sich so eine Arbeitswoche bei dir vorstellen? Gibt es ein Büro? Arbeitest du von zu Hause? Trefft ihr euch? Mhm. Wie sieht das so aus? Seit ich für Mai arbeite, arbeite ich von zu Hause, was für meine Familiensituation einfach total geil ist, weil wir dann ortsungebunden sind und dann eben nur noch meine Frau für ihre Arbeit gucken kann, wo es für sie am besten ist, dass wir wohnen. Und der Alltag oder der Arbeitstag läuft so, dass ich Augen und Gehirn offen halte für Themen, die cool wären, über die man sprechen könnte oder sollte. Dass wir uns im Team entscheiden, welche Themen wir machen wollen, dass die dann recherchiert werden. Das sind also viele von den Skills, die ich so benutze in meinem Wissenschaftsjournalismus-Alltag oder Wissenschaftsredakteur-Alltag, sind Skills, die ich als aktiver Wissenschaftler gelernt habe. Also ich glaube, das geht eigentlich mit der Bachelorarbeit los, dass du Studien lesen musst, um dir ein Thema drauf zu schaffen. Und ich würde sagen, irgendwann in der Doktorarbeit kommt dann der Punkt, dass du immer kritischer Studien auch liest. Also, dass du die nicht liest wie ein Lehrbuch und das Wissen, die Ergebnisse rausnimmst und irgendwie auswendig lernst, sondern dass du auch guckst, welcher Teil der Ergebnisse ist hier wie glaubwürdig, wo sind Limitationen der Studie, mit den Ergebnissen, die hier präsentiert werden, wie könnte es doch noch alles ganz anders sich entwickeln, als es hier dargestellt wird oder wo ist vielleicht auch einfach was überhaupt nicht glaubwürdig, weil du denkst, es ist vielleicht schlecht gemacht. Und diese Art von Studienlesen benutze ich dann auch bei der Recherche. Also wenn wir wissen wollen, ist das und das eigentlich so und so, gucke ich mir halt an, was gibt es für Studien dazu. Dazu gehört auch, dass du weißt, wie ist eine Studie veröffentlicht, wenn es eine ernstzunehmende Studie ist. Also es gibt viele so Veröffentlichungen, die sich selbst Studien nennen, aber naja, nicht wirklich als veröffentlichte Studie zu werten wären. Also irgendwelche Auftragsarbeiten, zum Beispiel für Parteien gibt es öfter solche Auftragsarbeiten, die dann als Studie auch verkauft werden in der Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal, von so einer Partei oder von der Politik. Oder dass man, wenn das Thema neu für einen ist, dass man mit Review-Arbeiten anfängt und sich dann weiter in die Tiefe kämpft, dass man Augen offen hat für, ich lese jetzt ein Paper, was total überzeugend ist und mir sagt, dass das und das so und so ist, aber auch im Kopf zu haben, es gibt vielleicht noch andere Papers von anderen Leuten, die das ganz anders sehen, also dass man gezielt danach guckt, gibt es noch andere Perspektiven auf die gleiche Sache und so. Also alles Sachen, die man im Prinzip auch lernt, wenn man für sein Forschungsthema recherchiert, weil da auch immer mal wieder neue Pfade aufgemacht werden. Also du stellst in deiner Forschung fest, dass zum Beispiel irgendein Rezeptor wichtig sein könnte und dann musst du jetzt alles über diesen Rezeptor lernen, über den du vorher noch nichts wusstest. Und das fühlt sich ganz ähnlich an wie die Recherchearbeit, die ich jetzt in meinem Beruf mache. Natürlich muss ich dann als nächstes, wenn ich das Thema auf dem Kasten habe, darüber nachdenken, wie man das jemandem erklärt, dass es möglichst verständlich ist, dass ich möglichst, also ich habe dann ganz viel gelernt und gelesen und will die Leute nicht damit zuballern, sondern ich habe normalerweise eine Sache, von der ich will, dass derjenige, der hier zuschaut, das wirklich versteht. Und was brauche ich wirklich an Hintergrundinformationen, damit diese Person das verstehen kann, dass man dann quasi das wieder runterschält und dann so einen didaktischen Aufbau sich überlegt. Und das ist auch was man, glaube ich, in der wissenschaftlichen Karriere lernt, zumindest wenn man sich dem nicht verweigert, weil man ja immer wieder Talks halten muss, immer wieder Vorträge für die eigene Arbeitsgruppe auf Konferenzen, man macht Postervorstellungen und das ist eigentlich genau das Gleiche. Du willst auch die Sachen, die du gemacht hast, so erklären, dass jemand das auch versteht und dass er nicht nur irgendwie denkt, boah, ist das kompliziert, der war bestimmt total schlau, der das gemacht hat. Das ist nicht der Eindruck, den du vermitteln willst. Du willst vermitteln, hier, das und das habe ich rausgefunden und so habe ich das gemacht. Das sind ähnliche Skills. Das ist natürlich, wird nochmal so ein bisschen, ja, ein bisschen spezialisierter, aber auch sicher sehr davon profitiert, dass ich in meiner Freizeit dann sowas wie Science Slams gemacht habe oder Blogbeiträge geschrieben, wo ich am Feedback gemerkt habe, was die Leute verstehen und was sie falsch verstehen oder was sie einfach gar nicht verstehen. Das hilft natürlich auch sehr dabei. Ja, und dann gibt es dann immer wieder Redaktionsgespräche, wo wir die Sachen abgleichen und darüber reden, wer jetzt was macht. Wenn dann so ein, also bei MyLab war es so, dass Jens und ich in der Recherche, also wir haben eigentlich zu dritt uns aufgeteilt, entweder Jens oder ich oder Mai übernimmt die Recherche für etwas und macht dann so einen Draft. Also so ein, das hier ist der Ablauf und so könnte das auch formuliert sein. Und dann kriegen die anderen das nochmal und nehmen das auseinander und sagen, wo sie was noch nicht schlüssig finden, wo sie was unnötig komplex finden oder missverständlich oder sowas. Das ist so ein bisschen Teufelsadvokat, was wir da machen. Und das funktioniert gerade in dem Thema also wirklich sehr gut, dass man da nicht denkt, oh, wie formuliere ich das jetzt, damit der andere nicht beleidigt ist. Er hat sich doch so eine Mühe gegeben, das zu schreiben. Sondern man kann halt völlig, völlig frei sagen, hier, das und das und so. Ich würde das anders machen. Oder ich würde es wahrscheinlich genauso machen wie du, aber ich sehe trotzdem, dass man das so und so missverstehen. Lass uns mal zusammen drüber nachdenken, ob wir das jetzt ändern oder so lassen. Und das kann man halt super, super gut, ohne irgendwelchen Ego-Scheiß bei uns sehr produktiv machen. Das ist wirklich gut. Bei den Fernsehsendungen läuft das ein bisschen anders, weil einfach ein größeres Team da ist und mehr passiert zwischen Recherche und fertigem Bildmaterial, sage ich mal, fertigem Video. Bei MyThinkX, wo ich die meiste Zeit arbeite, also wo ich eigentlich mehr Zeit reinstecke als bei TerraX, ist es auch so, dass ich diesen, also mit Themenfindung und dann Rechercheteil, da ist es dann aber so, dass es Drehbuchautorinnen gibt, die Drehbücher machen und dass man dann gucken muss, dass man mit denen gut zusammenarbeitet, dass das irgendwie einigermaßen ineinander greift. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn das Drehbuch schon losgeht, wenn die Recherche noch nicht zu Ende ist und dann muss man dann wieder irgendwas umstellen, weil sich dann herausstellt, dass es doch anders, als wir das am Anfang dachten. Ich habe da nochmal tiefer reingelesen und eigentlich ist das so und so. Das ist dann immer ein bisschen mehr um die Ecke, als das bei MyLab war. Und ich vermute, da gibt es dann ja auch noch so dieses Spannungsfeld der wissenschaftlichen Genauigkeit und der Dramaturgie. Das ist wahrscheinlich nicht immer leicht, da dann eine gemeinsame Sprache zu finden, oder? Ja, das stimmt. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass das bei MyThinkX personalmäßig so ein bisschen getrennt ist, dass es den mehr die wissenschaftlich arbeitenden Leute und die dramaturgisch arbeitenden Leute gibt. Es ist aber keine, nicht wirklich so eine grundlegende Mindset-Problem. Also ich habe das, als ich noch in der Wissenschaft war, mal mitgekriegt, wenn zum Beispiel ein Fernsehteam ins Labor kommt, um irgendwas zu machen und die arbeiten dann journalistisch, dramaturgisch und wir als Wissenschaftler erklären denen, ja, woran wir arbeiten und warum das wichtig ist und dann kommt dann sowas wie, ja, aber welche Krankheit können sie denn damit heilen? Und dann als Grundlagenforscher, also ich habe mal was Kognitiven gearbeitet und dann, das hat gar keine Krankheit. Es geht darum, das Gehirn zu verstehen. Und dann sagen die, ja, aber das ist nicht interessant genug für die Leute. Können wir denn nicht noch irgendwas? Hat das nicht vielleicht doch was mit ADHS zu tun oder so? Und das ist natürlich sehr frustrierend als Wissenschaftler, wenn man das Gefühl hat, das, was ich hier schön erklären kann und wo ich auch denke, dass das Leute vielleicht begeistern kann, dann kommt da jemand dazu und sagt, dass aus dramaturgischen Gründen muss das aber anders. Das ist natürlich total bescheuert. Und ich vermute mal, dass das im Medienbetrieb auch sehr viel bei Wissenschaftssendungen so funktioniert. Bei MyThinkX sind wir uns aber zumindest prinzipiell alle einig, dass der wissenschaftliche Inhalt schon den höchsten Stellenwert hat. Also dass es eine Take-Home-Message gibt, die Chef ist. Also darum geht es, dass das vermittelt wird. Dass es immer alles akkurat sein muss. Man darf nicht irgendwas verbiegen, weil die Geschichte schöner wird, aber dann stimmt es nicht mehr so genau. Es ist auch allen Beteiligten klar, dass wir sowas nicht machen. Und das ist schon sehr gut, dass wir irgendwie in einem Team uns über so ganz zentrale Sachen einig sind, weil das, glaube ich, als Wissenschaftsredakteur sehr frustrierend wäre, ständig gegen sowas anarbeiten zu müssen. Mehr Reibung als bei MyLab gibt es auf jeden Fall mit dem Problem, weil wir eben einfach einen Wissenschaftskopf hat, der es dann weitergibt an den dramaturgischen Kopf. Und dann muss man dann nochmal so ein paar Hin- und Herschleifen machen, dass es am Schluss dann für beide aber immer noch passt irgendwie. Und das ist ja bei MyLab sehr viel einfacher gewesen. Also da haben wir, als der recherchiert, wie gesagt, hat schon mal so ein Draft vorgegeben. Dann geht Mai am Schluss drüber und macht daraus so ihr Ding. Also dass dann ihre Beispiele drin sind und ihre Art, wie sie gerne einsteigt und sowas. Was aber eigentlich immer für uns irgendwie gepasst hat, wo nie sowas drin war, wie da wird es irgendwie ungenau damit jetzt irgendwie noch Tee eine Rolle spielen kann oder sowas. Das ist halt bei MyLab einfach nicht passiert. Bei Mathing X kommt sowas manchmal rein und dann muss man halt nochmal drüber sprechen und gemeinsam überlegen, dass es richtig bleibt, aber trotzdem, wenn das vielleicht eine besonders nette Idee ist, da irgendwas Dramaturgisches zu machen, dass man die nicht miesepetrig wieder rausschmeißt, weil es nicht wissenschaftlich genug ist oder so, sondern guckt, dass man da irgendwie trotzdem noch unter einen Hut kriegt. Aber ja, ich glaube grundsätzlich, je größer so ein Team ist, so eine Redaktion, desto eher passiert das, dass man da so ein bisschen anhängen kann, glaube ich. Aber also wenn's jetzt für den Hörer darum geht, was gibt's für Berufe abseits der wissenschaftlichen Forschung, das ist schon ein sehr geiler Job. Also ich bin jetzt ein bisschen auf deine Frage eingegangen, aber funktioniert schon alles sehr gut bei uns. Die Folgen von MyThinkX, die werden ja in Köln produziert, bei der Bild- und Tonfabrik. Wie oft bist du da dann, oder bist du immer bei der Aufnahme vor Ort, oder ist eigentlich deine Arbeit in dem Moment beendet? Ja, also wenn es zur Aufnahme kommt, ist meine Arbeit eigentlich schon, also vorher ist sie beendet. Es gibt immer mal, dass doch noch bis zum Schluss irgendwas gecheckt wird oder geändert wird. Und da bin ich natürlich auch, das gehört auch zu meinen Aufgaben, bis zum Schluss diese Fact-Check-Brille aufzuhaben und bis zum Schluss zu gucken, dass das wirklich stimmt und nicht, wenn irgendwie mal, keine Ahnung, da haben die irgendwie gemerkt, dass das Drehbuch eine Minute zu lang ist und irgendwas rausgestrichen, dass dadurch nicht plötzlich Ungenauigkeiten reinkommen. Das muss ich natürlich immer noch machen. Aber normalerweise ist bei der Aufnahme eigentlich für mich nichts mehr zu tun. Wenn das privat mit meiner Familie möglich ist, gehe ich zu den Aufnahmen gerne hin, einfach weil das total Bock macht. Das ist so richtig, jetzt geht's los und das fühlt sich immer ein bisschen an wie eine Party, wenn aufgenommen wird. Aber ich werde eigentlich nicht gebraucht. Ich finde es ja auch großartig, dass man es geschafft hat, mit dieser Sendung Wissenschaft als Unterhaltungsshow letztlich ins Fernsehen zu bringen. Und da habe ich kürzlich auch noch mit jemandem drüber gesprochen, welchen Zulauf Religionen teilweise immer noch haben, weil die so auch eben das gemeinsame Erlebnis haben, das gemeinsame Glauben, das gemeinsame Feiern und so weiter. Und dass der Wissenschaft so ein bisschen was fehlt. Und da haben wir überlegt, ob es eigentlich Beispiele gibt, und in dem Moment fiel uns da eben gar nicht so viel ein, was man machen könnte, damit Wissenschaft eben dieses Erlebnis, das Verbindende auch noch mit dazu kriegt. Und da denke ich, habt ihr das geschafft, würde ich sagen. Ja. Also man kann natürlich sagen, dass das zur Religion gehört, die Mythologie, die beantwortet, warum bestimmte Sachen so sind, wie sie sind, woher kommt dies und das und warum funktioniert das und das so und so? Das wird in der Religion beantwortet und die Wissenschaft beantwortet das auch. Also sie übernimmt diesen Teil, wenn man so will, den früher die Religion übernommen hat, übernimmt jetzt die Wissenschaft und zumindest finde ich die Argumente aus der Wissenschaft überzeugender, warum sie wahrscheinlich näher an der Wahrheit dran ist, wenn sie Sachen erklärt, als das in Religion der Fall ist. An den Religionen gibt es halt mehr, genau das, was du beschreibst. Es gibt, wenn man eine Religion praktiziert, gibt es die Gemeinde, die Gemeinsamkeit, gemeinsam in die Kirche gehen, gemeinsam singen und andere Sachen machen, die dazu gehören. Es gibt das spirituelle Erleben, das Gefühl von, ist die Schöpfung nicht wunderbar? Und lauter andere Sachen, die Leute aus Religion schöpfen, die nicht nur die Mythologie sind. Meine Haltung ist, dass die Wissenschaft das gar nicht leisten braucht und auch, so wie ich Wissenschaft verstehe und betrieben habe und vermittle, auch nicht möchte. Also das ist nicht, aus meiner Sicht ist es nicht das Ziel von Wissenschaft, ein gemeinschaftliches Erlebnis zu schaffen, ein spirituelles Gefühl zu erzeugen oder ähnliche Sachen. Die teilweise die gleichen Fragen behandelt wie in der Religion die Mythologie. Gibt es andere, ich sag mal, Disziplinen, die diese anderen Aspekte von Religion auch behandeln? Zum Beispiel Philosophie, Kunst. Du kannst auf ein Rockfestival gehen und dich da völlig in einer Gemeinschaft fühlen, wo alle gleich ticken und das gleiche denken und die gleiche Band cool finden. Das kann sich auch sehr gemeinschaftlich und schön anfühlen. Und das gibt es halt nicht nur in der Kirche. Und ich finde, dass das Wissenschaft das nicht liefern muss, um irgendwie vollwertig zu sein. Also wenn man sagt, ja, Wissenschaft, okay, aber dann, wo kommt denn dann die Gemeinschaft her? Dann wird das halt so dargestellt, als müsstest du dich entscheiden. Entweder du hast Religion mit der Gemeinschaft oder die kalte, trockene Wissenschaft ohne diese Gemeinschaft. Und ich finde das eine falsche Entscheidung, weil Gemeinschaft gibt es nicht nur in der Religion und auch dieses tolle Gefühl wie, wow, ist das nicht Wahnsinn, wie sich Schmetterling und Blüte aneinander angepasst haben, das genau da reinpasst und das vom jahreszeitlichen Timing, das ist auch der helle Wahnsinn. Dafür brauchst du nicht Religion, um so dieses Empfinden zu haben. Du brauchst auch nicht unbedingt Wissenschaft, also kannst du den Schmetterling auch so einfach total cool finden und von ihm total beeindruckt sein. Mein persönliches Erleben ist, wenn du, je mehr du weißt, desto krasser wird das alles. Also dieses, was ich so ein bisschen mit spirituellem Erleben meine, das muss für mich nicht spirituell sein, um dieses Gefühl, dieses, also wenn einem so die Kinnlade runterfällt, man einfach, oder Mindblow, dass man Mindblow hat. Je mehr man weiß, desto mehr passiert das. Das ist so mein Erleben. Also wenn man das mit dem Schmetterling und der Blume total schön findet und ganz verzückt ist, das wird noch krasser, je mehr man über die Blüte und den Schmetterling weiß. Trotzdem finde ich, ist es nicht Aufgabe von Wissenschaft, das zu leisten. Du kannst aber natürlich sagen, es ist etwas, was zum Beispiel Wissenschaftskommunikation leisten kann, wenn du jemanden hast, der darüber redet, wie geil das ist. Also Carl Sagan ist ja sehr berühmt gewesen und hat sowas gerne gemacht mit dem der blasse blaue Punkt, der unser Planet ist und diesen Mindblow, den man hat, wenn man sich Astrophysik vorstellt, also die Galaxie vorstellt, was das bedeutet und so. Das ist natürlich so ein bisschen, das ist nicht nur die Wissenschaft, sondern auch so ein bisschen, ich sag mal so schriftstellende Kunst, die dann auch mit drin ist. Und das muss nicht zwingend zusammengehören. Also du kannst auch, glaube ich, ein Buch lesen, das das für sich so macht, ohne wissenschaftlich zu sein. Wie gesagt, denke ich, dass Wissenschaft selbst, dass man nicht den Anspruch an Wissenschaft haben muss, dass sie das für einen leistet. Wissenschaft erklärt einem oder findet heraus und kann einem dann erklären, was eigentlich ist, wie die Sachen sind, wie die Sachen beschaffen sind, wie die Sachen sich verhalten. Und was man damit macht, ist ja irgendwie immer eine andere Frage. Und ich habe diesen Mindblow- und Staunen-Erlebnis, das finde ich sehr, sehr schön, das habe ich sehr gerne. Und ich ziehe das aus der Wissenschaft, aber das ist nicht der Grund, warum du kannst ja auch aus anderen Gründen dieses Wissen generieren wollen und erlangen wollen. Nee, genau, das ist richtig. Ich freue mich immer, wenn ich auf Leute treffe, die es trotzdem schaffen, auch bei eher, sage ich mal, vielleicht unbeteiligten Leuten einfach diesen Wow-Effekt, den du beschrieben hast, auszulösen. Finde ich immer super. Ich finde es auch schön, genau. Und das ist ja. Es ist auch ein bisschen schade, wenn Leute in der Wissenschaftskommunikation das Gefühl haben, das müsste man vermeiden, das wäre jetzt unseriös oder unwissenschaftlich. Ja. Weil es natürlich, wir sind halt alle Menschen und es ist ja nett, wenn man Begeisterung für etwas teilen kann, wenn man anderen Leuten sagen kann, wenn man für etwas sehr begeistert ist. Das kann natürlich auch ein wissenschaftlicher Inhalt sein. Und ich glaube, bei uns sind es eher wissenschaftliche Inhalte als andere. Und dann finde ich das völlig legitim. Also jemandem nicht nur die Fakten hinzublättern und dann so zu erwarten, wie wenn man so einen schlechten Witz erzählt, dann so guckt und dann fängt er an zu lachen, sondern dass man ihm auch sagt, was daran eigentlich geil ist, warum das so cool ist, dass zum Beispiel der Schmetterling und die Blüte so gut zusammenpassen. Ja. Gut, also wir haben jetzt schon echt über eine ganze Menge Sachen gesprochen und du hast auch schon viele Tipps hier und da immer so im Gespräch einfließen lassen, also sowas wie, bleibt neugierig, macht was neben dem Studium, neben der Promotion, wie du bei Protest zum Beispiel gemacht hast oder eigene Facebook-Seite, einen eigenen Blog und du hast gesagt, was für einen coolen Job du eigentlich hast, wie cool du ihn findest. Hast du jetzt noch Tipps für Leute, die in die Richtung gehen möchten? Also ich werde immer mal wieder in so Grad Schools oder ähnlichem eingeladen, einen Vortrag darüber zu halten, wie man in die Wissenschaftskommunikation kommt. Und als eins meiner ersten Folien zeige ich immer dieses Schema von dem Flugzeug mit den Bullet Holes drin von dem Survivorship Bias und erzähle noch was über den Survivorship Bias, der Endeffekt besagt, wenn du dir nur Leute anguckst, die Erfolg in etwas hatten, dann siehst du vielleicht nicht wirklich die Punkte, die man braucht, um erfolgreich zu sein. Vielleicht musst du dir auch die angucken, die gescheitert sind, um zu erkennen, was die eigentlich falsch gemacht haben. Und von den Leuten, die Erfolg gehabt haben, weißt du nicht, was von dem, die dir gerade erzählen, was total wichtig für sie war, ob das wirklich wichtig war oder ob die einfach nur Glück hatten und gleichzeitig irgendwas gemacht haben, was gar nichts damit zu tun hatte. Also das schiebe ich immer vorweg, aber ich erzähle gerne, wie es bei mir funktioniert hat, dass ich an den Job gekommen bin. Also ich weiß, dass ich sehr viel Glück hatte und das ist vor allem das Timing, dieses zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich habe schon erzählt, wie Mai und ich uns kennengelernt haben und wenn da 2 Monate dazwischen gewesen wären, dann hätte das nicht mehr so funktioniert. Dann hätte sie wahrscheinlich jemand anders schon gehabt. Und dann wäre die Stelle auch weg gewesen. Und so viele Stellen in der Richtung gibt es, glaube ich, nicht. Aber was auf jeden Fall geholfen hat, als ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, war, dass Mai sehen konnte und abschätzen konnte, wie ich diesen Job machen würde. Das heißt, ich habe nicht nur meine wissenschaftlichen Papers, mit denen ich nachweise, dass ich weiß, wie man Forschung betreibt, sondern ich hatte auch noch eine kleine Zahl YouTube-Videos, weil ich damit so ein bisschen rumgespielt habe, die ich gemacht habe. Ich hatte meinen Blog, ich hatte Science Slams, die man online gucken konnte, wo Mai sehen konnte, wie ich ein Thema aufbereite, wie ich das erkläre, wie ich daran gehe. Sie hat, als sie dieses Video mit mir zusammen gemacht hat, haben wir danach nochmal drüber gesprochen. Ich habe noch irgendwelche Quellen nachgereicht und bei irgendwas, was ich gesagt habe, gesagt, du, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so stimmt, weil ich jetzt nochmal geguckt habe und können wir das wieder rausnehmen und so. Dann hat sie gemerkt, wie ich daran gehe. Ja, ich hatte halt dieses Material aus diese Arbeitsproben sozusagen aus meiner Hobbyzeit. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, ob sie mir den Job so angeboten hätte, weil dann wäre es ein bisschen eine Katze im Sack für sie gewesen, glaube ich. Und ich weiß, dass es bei ihr ganz ähnlich war, als sie an ihren Job gekommen ist, also als sie MyLab angefangen hat, das hieß damals noch Schön Schlau, da hatte sie ja auch ihren eigenen Hobby-YouTube-Kanal, an dem dann die Melanie, die jemanden wie Mai gesucht hat, sehen konnte, wie Mai Videos macht. Ich weiß, dass es bei Jens, der unser Dritte im Bunde ist in der Wissenschaftsredaktion bei uns, dass es bei ihm auch so gelaufen ist, weil als wir auf der Suche nach jemandem wie Jens waren, hatten wir ihn vorher schon kennengelernt, weil er, also diese Netzwerk-Sache, die ich glaube ich auch schon erwähnt habe, über die ich auch mit Mai in Kontakt gekommen bin, war bei ihm auch so, dass wir uns schon auf einer so einer Wissenschaftskommunikationskonferenz, so einem kleinen Meeting, da haben wir uns schon mal persönlich kennengelernt. Er hatte ein TEDx-Video von sich online, wo er selbst über sein Forschungsthema gesprochen hat, das man sich angucken konnte. Er hat auf Twitter realscientists.de, also macht er immer noch, wo man sieht, wie er mit der Wissenschaftskommunikation an sich umgeht und dass er Interesse daran hat. Das heißt, wenn er zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen wäre und wir das nicht alles vorher über ihn gewusst hätten oder hätten rausfinden können, wären wir vielleicht nicht davon so sehr davon überzeugt gewesen, dass er genau der Richtige ist. Mhm. Und ich denke, wenn man dann einen Tipp daraus ableiten kann, ist, dass man gucken sollte, dass man ein bisschen sowas wie eine Bewerbungsmappe irgendwie startklar hat. Das ist natürlich nicht wirklich eine Mappe, aber zum Beispiel ein paar Links, die man schicken kann. So, das und das habe ich schon mal gemacht und so sieht das aus, wenn ich ein wissenschaftliches Thema ansprechend, unterhaltsam oder leicht verständlich, je nachdem in welche Richtung ich eigentlich gehen will mit meinem Job. So sieht das aus, wenn ich ein Thema so bearbeite. Wenn ich das sage, dann muss ich aber dazu sagen, dass man gucken sollte, dass es irgendwie nachhaltig passiert. Die Forschungskarriere ist sehr, sehr zeit- und energieaufwendig und es bleibt nicht wirklich viel Zeit übrig. Und gerade mit dieser Diskussion, dass Wissenschaftlerinnen sollten mehr Wissenschaftskommunikation machen, das ist ja so ein gängiger Satz, den man seit Jahren immer wieder hört und alle sind sich irgendwie einig, dass es mehr Wissenschaftskommunikation geben sollte. Ich höre halt von WissenschaftlerInnen häufig sowas wie, wann soll ich denn das auch noch machen? Das auch noch obendrauf, zusätzlich zu den ganzen Verpflichtungen, die man gefühlt oder tatsächlich hat, diese Anforderungen an den eigenen Lebenslauf, wenn man es denn eines Tages so eine Professur schaffen will. Also wenn man eigentlich auf dem Akademia-Weg ist, aber sich das so ein bisschen offen halten will mit der Wissenschaftskommunikation und sowas wie eine virtuelle Bewerbungsmappe irgendwie zusammenkriegen will, ist mein Tipp, dass man sich überlegt, wie viel Zeit man denn dafür hätte. Zum Beispiel, sagen wir mal, eine Stunde die Woche könnte ich Wissenschaftskommunikation machen, dass man sich dann ein Format sucht, das Spaß macht, dass das nicht nochmal eine zusätzliche Belastung ist, sondern irgendwie was, wo man eigentlich auch Bock drauf hat. Und für mich war Science Slam immer sowas. Das war wie ein Konzertspielen oder so. Das irgendwie halt was, wo ich total Spaß hatte, so meinen Abend zu verbringen. Und das fühlte sich halt einfach an wie Freizeit. Und es gibt viele Wissenschaftskommunikationsformate und es gibt bestimmt eins, das für euch genau richtig passt und sich sehr freizeitmäßig anfühlt. Und dann sollte man gucken, dass man, wenn man denn jetzt, also nicht gerade als Hobby Toningenieur hat, sondern wirklich einfach nur Wissenschaftskommunikation machen will, dass man sich dann ein Format sucht, wo man möglichst direkt loslegen kann und nicht erst Toningenieur lernen muss, weil da irgendwie so viel drumherum noch, also wie benutze ich ein Schnittprogramm oder was da alles irgendwie dazugehört. Und da kann es halt auch sehr helfen, wenn man irgendwie eine Infrastruktur nutzen kann, die es schon gibt. Also zum Beispiel, wenn das Presseoffice in deinem Institut schon sowas anbietet, sowas wie, hier haben wir ein Podcast-Studio, du brauchst nur noch deinen Kram reinsprechen, und der Rest ist schon gemacht. Das ist natürlich cool, wenn es sowas gibt. Oder bei Science Slams ist es so, dass die immer schon von irgendwem organisiert werden. Man braucht die nicht selbst organisieren, man braucht nicht selbst die Werbetrommel rühren, damit überhaupt Leute kommen, sondern man braucht da wirklich nur hingehen und seinen Slam machen. Das meine ich mit Infrastruktur nutzen, die schon da ist, dass man die eine Stunde die Woche, sagen wir, man hat eine Stunde die Woche, dass man die wirklich für Kommunikation nutzen kann und nicht für Sachen, die man eigentlich gar nicht machen wollte. Ja, das ist jetzt natürlich der Tipp für, man will ein bisschen nebenbei Wissenschaftskommunikation haben und sich vielleicht auch noch eine Tür offen halten, wenn man eigentlich schon weiß, dass man Wissenschaftskommunikation machen will und nicht in der Wissenschaft bleiben will, dann lohnt es sich, glaube ich, auch ja, früh all in zu gehen und zu gucken, dass man irgendwie ein Praktikum in der Redaktion macht irgendwo, dass man Volontariat macht. Also auch bei MyThingX kam immer mal wieder auf, eigentlich bräuchten wir jetzt noch jemanden, der das und das kann, kennt zum Beispiel zufällig jemanden, das ist natürlich wieder Stichwort Netzwerk, also wenn ich dann zufällig jemanden kenne, der darauf passt, dann sage ich das natürlich weiter, aber ich kriege dann auch immer sehr mit, dass man jemanden sucht, der das schon kann und nicht jemanden, der das Talent hat und das sicher schnell lernen könnte. Mhm. Weil oft kommt man dann in Environment, wo die anderen das nicht können. Man ist derjenige, der das mitbringt und machen soll. Und deswegen suchen die eigentlich immer jemanden, der irgendwie Erfahrungen vorzeigen kann, die in irgendeiner Art und Weise professionell sind. Und wenn ich einen Blog schreibe oder einen Science Slam mache, ist das keine professionelle Erfahrung. Das ist mehr so, dass ich mein Interesse zeige und zeige, dass ich das Talent habe oder was auch immer. Und das war für damals, was Mai gesucht hat, alles, was sie brauchte. Aber ich kriege das jetzt bei größeren Redaktionen mit, wenn jemand gesucht wird, dass man normalerweise jemanden sucht, der irgendwie zum Beispiel schon journalistische Erfahrung hat und schon mal ein Volontariat gemacht hat, schon mal in der Redaktion gearbeitet hat, also ein bisschen vorzeigbarere, professionelle journalistische Erfahrung. Also wenn man weiß, man will das machen, lohnt es sich, glaube ich, auch wirklich in die Richtung zu gehen. Also direkt und nicht nur nebenbei. Ja, wunderbar. Damit bin ich mit meinen Fragen und Themen am Ende. Tausend Dank für deine Zeit, für deinen vielen Input. Ich fand's super interessant und tausend Dank für deine Zeit, Lars. Jo, Dankeschön. Und dann auf Wiedersehen. Und damit sind wir wieder am Ende dieser Folge Botenstoff Episode 9, veröffentlicht am 4.6.2023. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr mögt, schickt mir doch gerne ein wenig Feedback an info@botenstoff.eu. Oder über meine Social-Media-Kanäle, Twitter oder Instagram. Da findet ihr mich als Botenstoff-Pod. Das war's damit für heute. Kommt gut durch die Zeit, macht es gut und bis bald. Euer Peter.